Süddeutscher Rundfunk, Sendestelle Heidelberg-Mannheim. Ein Zeitalter im Drama. Der Titel des heutigen Stückes, Vor Sonnenuntergang, mag in diesem Zusammenhang als programmatisch empfunden werden, so als ob hier ein Schwanengesang des Bürgertums zu hören sein werde. Aber die historische Entwicklung hat es unmöglich gemacht, einen solchen Endpunkt zu setzen. Denn noch ist das bürgerliche Drama nicht zu Ende, weil die bürgerliche Welt nicht zu Ende ist. Weil nirgends die so oft prophezeite und geforderte Welt einer neuen Klasse, die proletarische Gesellschaft, Wirklichkeit geworden ist. Weil sie überall schon im Entstehen umgeschlagen ist in einen Ableger oder eine Fortsetzung des bürgerlichen und kleinbürgerlichen Weltgefühls. Also bleibt wohl auch dieses Drama Gerhard Hauptmanns mit dem so symbolischen Titel nur ein vorletztes bürgerliches Drama. Eher die Tragödie einer großen Einzelpersönlichkeit von fast mehr als bürgerlichem Zuschnitt, als die Tragödie des Bürgertums selbst. Nicht umsonst ist das Schicksal und die Persönlichkeit des Geheimrats Clausen so nah an Schicksal und Persönlichkeit des altgewordenen Geheimrats Goethe herangerückt. Schon durch dieses Vorbild entzieht sie sich allen simplen Wertungen nach Klasse und Stand und wird zur wirklichen, nämlich zur individuellen Tragödie. So erst, Symbolcharakter gewinnend, aufgebaut auf dem abgründigen Goethe-Wort, ein alter Mann ist stets ein König Lear. Vor Sonnenuntergang. Ein Schauspiel von Gerhard Hauptmann. Es ist nun 3 Jahre her. Ich bin seit dem Tode ihrer Mutter nicht mehr hier gewesen. Es war furchtbar schwer mit Vater, besonders im ersten Jahr. Er konnte sich gar nicht mehr zurechtfinden. Ihre Briefe, liebe Bettina, haben mir oft Sorge gemacht. Fast musste man glauben, er würde nicht mehr aufkommen. Ich glaubte felsenfest daran. Und weil ich es glaubte, ist es geschehen. Aber ich hatte ja freilich auch das Vermächtnis von Mama. 2 Tage vor ihrem Tode sagte sie, ein solcher Mann hat noch viel zu tun auf der Welt. Er muss ihr noch lange erhalten bleiben. Und du, Bettina, sorge dafür. In dem Augenblick, wo ich die Augen schließe, beginnt deine Aufgabe. Diese schwere Aufgabe haben sie treulich erfüllt. Sie war zugleich schwer und leicht, diese Aufgabe. Und dann, Herr Professor, Sie sind ja der beste Freund von Papa. Mir war es erst in den letzten Jahren vergönnt, ihm wahrhaft verstehend nahezutreten. So mögen Sie vielleicht ahnen, was mir diese Zeit bedeutet hat. Er ist wieder ganz der Alte geworden. Er war nach Mamas Tod gleichsam erblindet, wie er mir gestanden hat. Und musste sich langsam ins Leben zurücktappen. Und nun auf einmal das Leben im Haus. Unten die Gartenparty, wie es in den glücklichsten Zeiten des Hauses gewesen ist. Er ist im Dasein wiedergegeben. Eben ist Papa der Ehrenbürgerbrief überreicht worden. Man hört ja munkeln. Warum denn nicht? Heute Abend bringen ihm 2.000 bis 3.000 Menschen aus allen Parteien einen Fackelzug. Naja, das muss überstanden werden. Überstanden werden? Wie meinst du das? Na, was ist denn schließlich ein Fackelzug? Alle Nase lang musste mein Vater als Chorkommandeur so ein Fetz über sich ergehen lassen. Was willst du nun eigentlich sagen, Paul? Gönnst du Vater vielleicht die ihm so in Hülle und Fülle dargebrachten Ehren nicht? Gönnen, was heißt denn das? Was hätte denn ich als verarmter Adlige noch für Ansprüche? Und schließlich bringen dir auch mal nach 30, 40 Jahren die Studenten einen Fackelzug. Wer ist denn die blonde Bohnenstange, mit der sich Schwager Klammert und Kreise dreht? Die lange Blonde? Das weiß ich nicht. Na siehst du, Wolfgang, ich weiß, wer sie ist. Die Mutter ist Witwe, sie wohnt in Broich, sie heißt Inken Peters oder so. Man muss seine Augen da und dort haben. Und? Woher stammt deine Wissenschaft? Sie stammt von Justizrat Hanefeld, der verwaltet die Herrschaft Broich. Euer Vater soll übrigens manchmal draußen Besuche machen. Weshalb nicht? Warum erzählst du mir das? Diese Dame hat Haare auf den Zähnen. Welche Dame meinen Sie? Eine gewisse, mit der nicht gut Kirschen essen ist. Mit welcher Gewissen ist nicht gut Kirschen essen? Mit einer Gewissen geboren von Rübsamen. Oder meinen Sie, dass mit ihr gut Kirschen essen ist, Wutke? Nein, Herr Sanitätsrat, das könnte wohl niemand behaupten. Bullenhitze. Haben Sie meine Frau gesehen? Nein, Herr Klamroth, aber Ihr Schwager Wolfgang und seine Frau sind eben durchs Zimmer gegangen. Das Wölkchen mit der Geborenen von Rübsamen. Diese Frau kommt sich immer vor wie die Direktrice von Sianse. Übrigens hält sich der Seniorchef ausgezeichnet. Alles klappt ja so ziemlich, wie mir scheint. Wo residieren denn jetzt die Hauptpersonen? Ich möchte den Aktus nicht versäumen. Dann hätten Sie müssen früher zur Stelle sein, wenn das Ihre Absicht gewesen ist. Was? Herr Wuttke, konnten Sie mich nicht davon verständigen? Hören Sie mal. Und gehört das nicht zu Ihren Aufgaben? Nein, meine Aufgabe war das nicht. Na, Ihr Lapidarstil ist manchmal recht aufreizend. Ganz ohne Absicht meinerseits. Aber es ist nicht zu leugnen, dass es ist. Herr Wuttke, Sie drehen den Zeiger der Uhr nicht zurück. Ein seltsames Wort, das den Weg für allerlei Konjunkturen offen lässt. Will ich den Zeiger der Uhr zurückdrehen? Wahrscheinlich hat er uns beide gemeint. Mich, weil ich den Seniorchef schließlich doch wieder auf die Beine gestellt habe. Sie, weil Sie ebenfalls noch nicht mit fliegenden Fahnen ins Lager Klamroth übergegangen sind. Und solange ich lebe, soll der Geheimrat das Heft nicht aus der Hand geben. So, das bedeutet zwei Fliegen mit einer Klappe. Meine Herren, nur ein Anliegen. Sie sollen mir das Geburtstagsgedicht abhören, das ich Papa aufsagen möchte. Also, bitte, legen Sie los. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und habe Schulden wie ein Major. Na, sagen Sie das Ihrem alten Herrn lieber nicht auf, lieber Egert. Diese bittere Pille, noch dazu in eine Goethe-Beleidigung eingewickelt, vertrüge er nicht. Deshalb brauche ich Protektion. Sanitätsrat, sanieren Sie mich. Legen Sie ein Wort für mich ein bei diesem allmächtigen Mann mit der Aktenmappe. Ich werde wie immer sehen, was sich machen lässt. Sie hatten mir übrigens fest versprochen, mit dem Automobiltausch bis nächstes Frühjahr zu warten. Erinnern Sie sich? Das hab ich sicherlich. Auch wäre ich Ihnen im Wort geblieben, wenn ich diese Gelegenheit mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Also Doktor, wann kann ich auf Antwort rechnen? In einigen Tagen. Heute natürlich nicht. Na schön. Ich gehe und gratuliere Papa zum Ehrenbürger. Das ist ja... Leben Sie wohl, Herr Sanitätsrat. Ich will mich zurückziehen. Ja, Wiedersehen, Wuttke. Was halten Sie eigentlich die ganze Zeit gegen das Licht? Was ich hier halte, ist eine Blutprobe. Hoffentlich doch nicht positiver Wassermann. Schlichte Chlorosis, einfache Sache. Leichsucht also. Wer ist denn der Glückliche? Es ist kein Er, es ist eine Sie. Es ist Inken Peters, die unser alter Herr so ins Herz geschlossen hat. Na nur. Und dann nimmt er gleich die Blutprobe? Oh, das wäre so meine eigene Idee, da er sie meiner Obhut überantwortet hat. Was halten Sie eigentlich von der ganzen Geschichte? Oh, eine kleine Ablenkung. Weiter nichts. Die man dem wiedergenesenen Manne doch wohl zu gönnen hat. Aber doch schon für diesen und jenen besorgniserregend. Wieso? Weil der Geheimrat manchmal in Broich zu finden ist? Ach, was werden die Schnüffler nicht noch alles ausschnüffeln? Bin weit entfernt, ich jedenfalls nicht. Ich wüsste nicht, was mir gründlicher Wurst wäre. Aber Inken, eil doch nicht so, man kann ja kaum nachkommen. Es scheint doch, sie gehen alle, Mutter. Du tust ja gerade so, als ob du gehetzt würdest. Und überhaupt, Inken, es ist ein bisschen merkwürdig. Der Geheimrat tritt mit großem Gefolge in den Garten ein und du läufst im gleichen Moment davon. Es sind genug junge Damen da, die Hofknickse machen. Was habe ich von dem Geheimrat, wenn er von einem Wall umgeben ist? Es war unsere Pflicht, ihm zu gratulieren. So mir nichts, dir nichts davon zu rennen, ist eine Ungezogenheit. Von Fräulein Bettina hättest du dich zum Allermindesten müssen verabschieden, da sie doch so lange und herzlich mit dir gesprochen hat. Ich hatte nichts anderes zu tun, als kopfüber wie in einem Examen zu antworten. Ich bekam auch Zensuren. Ich wurde gelobt, weil ich ein so resolutes und tüchtiges Mädchen wäre. Stenotopistin, Nähterin, Kindergärtnerin. Jeder neue Beruf brachte mir neue Ehre. Inken! Wie dieser Herr Direktor Klamrot mit einem zu tanzen geruht, ist widerlich. Was er einem alles ins Ohr flüstert, dass seine ahnungslose Frau ihn anhimmelt. Egger Clausen ist der Einzige, mit dem man anständig tanzen und sprechen kann. Sag mir nur, wo der Ausgang ist. Es wird mir erst wieder wohl auf der Straße. Wohin denn so eilig, schönes Kind? Justizrat Hanefeld. Ja, ich wusste ja gar nicht, dass Sie auch auf dem Feste sind. Die ganze Stadt ist ja bei dem Feste. Meine Beziehungen zur Familie Clausen sind außerdem alt und vielfältig. Haben Sie sich denn gut unterhalten? Sicherlich doch. Flotte Tänzerin, was? Habe Sie mit Interesse beobachtet? Ich tanze nur so für den Hausbedarf. Sie wissen, vor wem Sie stehen, Inken. Frau Professor Dr. Wolfgang Clausen, die Frau Schwiegertochter des Herrn Geheimen Rats. Gnädige Frau, ich darf Ihnen diese Kleine vorstellen. Inken Peters, die ein ordentliches und fleißiges Mädchen ist, greift alles mutig an, was ihr vor die Finger kommt. Und hier Ihre ehrenwerte Frau Mutter. Guten Tag. Das heißt eben Frischvogel oder stirb, wer heute wählerisch sein will, geht vor die Hunde. Und wo arbeitet Ihre Tochter jetzt? Mutter, ich will dir die Antwort abnehmen. Wenn die Dame es wissen will, dank der Unterstützung des Herrn Administrators Hanefeld halten wir einen Kindergarten. Mein Onkel ist Gärtner in Broich in einem der großen leeren Glashäuser. Sie sind also auch Kindergärtnerin? Ich machte pro forma mein Examen. Und wie viel bringt das etwa einen monatlich? 16 Dummköpfe. Pro Dummkopf 2 Mark die Woche. Sie sind heute recht ungeduldig, Kind. Ich möchte mich, wenn es erlaubt ist, verabschieden. Auf keinen Fall, bevor Sie nicht noch diesen Tango mit mir getanzt haben. Geh voraus, Mutter. Man ist eben eine Gefangene. Am Hauptportal, bitte warte auf mich. Gut, kommen Sie bitte. Hier. Wie gefällt sie Ihnen? Das wäre am Ende auch gleichgültig. Aber nein, sie gefällt mir nicht. Und Paula? Was hätten Sie auszusetzen? Zumindest, dass sie unweiblich ist. So. Sie finden die Kleine unweiblich. Und doch kann sie sich weich und weiblich geben wie wenige. Haben Sie diese Erfahrung gemacht? Ja, aber gewiss nicht so, wie Sie meinen. Denn in puncto puncti ist ihr Verhalten musterhaft. Und doch hat sie es faustdick hinter den Ohren. Sie wollen vielleicht damit nur sagen, dass sie kein Dümmchen ist. Damit, Paula, würden Sie recht haben. Übrigens weiß das arme Ding nicht, welches Verhängnis ihre Familie vor Jahren betroffen hat. Ihr Vater hat sich das Leben genommen, und zwar wegen eines Verdachtes, der auf ihm lastete, während der Untersuchungshaft. Ein armer Narr, der sich seine Unschuld später mit 90% Wahrscheinlichkeit erwiesen hat. Das Leben genommen? In Untersuchungshaft? Mhm. Das wäre ja eine grässliche Sache. Meinen Sie, dass mein Schwiegervater davon Kenntnis hat? Sonst müsste man ihn doch denn wohl ins Bild setzen. Da kommt er. Danke euch allen, liebe Freunde, liebe Kinder und Kindeskinder, für diese sehr gelungene Geburtstagsfestlichkeit. Ich bin gewiss, dass Mutter von oben auf uns Herrn niedersieht. Gib Opapa einen Patsch und sprich vernehmlich, ich gratuliere. Ich nehme es für genossen, Ottilie. Lass sie doch mal reden, lass sie doch mal ruhig sein. Ich gratuliere dir zum Geburtstag und wünsche dir alles Gute. Also noch was, Dank. Wir sehen uns ja alle zum Abend. Ja, ist gut. Verzeih, Papa, heute Abend ist das Bankett im Stadthaus. Richtig, ja. Naja, wir treffen uns irgendwo. Ich bringe dir jetzt deine Limonade. Nein, beste Bettine, heute nicht Limonade. Winter, machen Sie uns doch einen recht netten, behaglichen Tisch zurecht. Stellen Sie eine oder zwei Flaschen Pommery drauf. Und dann wollen wir plaudern, lieber Geiger. Und zwar von der guten alten Zeit. Also Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, gute Kinder. Wiedersehen. Wiedersehen. Wäre sonst noch irgendetwas für dich zu tun, Vater? Absolut gar nichts im Augenblick. Wenn du mich brauchst, ich bin im Musikzimmer. Solche Feste sind meist mehr für die anderen da als für den Jubilar. Oh, du hast deine Bücherei sehr vermehrt, Matthias. Oben im zweiten Stock liegt die Hauptmasse. Ich hatte sogar einen Bibliothekar. Man würde auf einen Gelehrten schließen, wenn man nicht wüsste, dass hier der Gründer und Leiter eines großen Geschäftsbetriebes zu Hause ist. Es hat Männer gegeben, die beides vereinigt haben. Schliemann und Grote waren zugleich große Kaufleute. Ich habe leider nichts aufzuweisen. Oh, bitte, Matthias. Das sage nicht. Deine verstreuten Aufsätze würden mehrere Bände ausmachen. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Nicht zu danken, es passte sehr gut. Ich komme immer gerne in mein altes Mutterland. Außerdem ist ja der Anlass ein glücklicher. Du hast eine Perle von einer Tochter. Dein Wort in Ehren? Es gleicht dem Stempel, den man auf die Wahrheit drückt. Und deine Bettina liebt dich abgöttisch. Auch das ist auf eine Weise wahr, die mir manchmal bange macht. Oh, Töchter schwärmen nun einmal meistens für ihre Väter. Ja, aber es liegen Gefahren in solchen Verzückungen, die der Psychoanalytiker kennt und die beiden Teilen recht unbequem werden können. Das Seelenleben alternder Mädchen, die körperlich etwas zu kurz gekommen sind, treibt mitunter seltsame Blüten. Darüber kann man als Vater hinwechseln. Geiger, du bist die Stimme unserer gesunden Jugend, die so lange in mir geschwiegen hat. Dass du gekommen bist. Lass uns auf unsere Jugend anstoßen. Oh, Geiger. Warum nicht? Wenn man auch heute nach einem schwarzen Haar auf meinem Kopf ebenso vergeblich suchen wird, wie in jungen Tagen nach einem weißen. Ich denke, ich bin es dir schuldig, dir etwas von der Krise zu erzählen, die mich, nachdem wir meine Frau begraben hatten, in dem leeren Hause und, sagen wir, in der leeren Welt ergriffen hatte. Ja, man sagt, es sei dir nicht gut ergangen. Und damit hat man wohl recht gehabt. Der Verlust meiner Frau hatte mich in einer immerhin sonderbaren Verfassung zurückgelassen. Das Tor des Todes, durch das sie davongegangen war, wollte sich scheinbar nicht mehr schließen. Mir war, als läge ein Sinn darin. Auf der anderen Seite, nun sagen wir, hatte das Leben den Sinn verloren. Meine Umgebung tat nun natürlich das ihre, um mich ins Dasein zurückzuziehen. Und wirklich, Geiger, ich würde wahrscheinlich den Weg alles Fleisches gegangen sein, wenn ich nicht meine Kinder gehabt hätte. Ich wollte wenigstens noch so lange durchhalten, bis ihre Zukunft nach Menschengedenken einigermaßen geregelt und gesichert war. Gott sei Dank! Also hast du dich wieder herausgemausert? Meine Antwort muss Ja und Nein lauten. Ich gehöre noch immer nicht recht dazu. Manchmal sehe ich um mich her und es ist mir, als ob mich das alles gar nichts mehr anginge. Dazu kommt eine Empfindung von Einsamkeit und Verlassenheit. Einsamkeit? Ein kurioser Gedanke, wenn man dich eben inmitten eines solchen Festgewimmels gesehen hat. Du, lieber Geiger, nicht das Festgewimmel hebt sie auf, diese Einsamkeit. Das dringt zu mir wie durch wattierte Türen. Aber Matthias... Na, dagegen freilich ein treuer Freund ist die Arznei des Lebens, wie der unendlich weise Jesus Sirach sagte. Also genug der psychologischen Metaphysik. Wir wollen nun etwas ins Praktische eintreten. Wie gefällt dir also mein Schwiegersohn? Businessman. Vom Kopf bis zur Sohle. So. Das ist also der Businessman. Früher sagte man der Reisende. Mir gefällt er nicht. Du stimmst nicht mit deinem Schwiegersohn? Och, wir stehen sehr gut miteinander. Nur muss ich sehen, hell und grell sehen, wie mein ganzes schönes geistiges Lebenswerk unter seinen unentrinnbaren Händen garstiger Ungeist wird. Ja, in der Tat. Die neuere Zeit sieht mehr und mehr ihren einzigen Zweck im Profit machen. Dass man eine Tochter verliert, mag hingehen. Aber es geht mir auf andere Weise wunderlich mit dem Schwiegersohn. Ich brauche nur flüchtig an ihn zu denken und ich sehe sofort den Lauf einer Waffe auf mich gerichtet. Ach, lieber Matthias, du gefällst mir noch nicht. Jeder Mensch muss, das gebe ich zu, den Platz, den er einem täglich und stündlich verteidigen. Unbedingt, aber es ist falsch, wenn du, Allverehrter und Allgeliebter, aus dem Kreise der Deinen eine Waffe auf dich gerichtet siehst. Ich meine, du kannst diese Wendung zurücknehmen. Nein, ich nehme sie nicht zurück. Doch reden wir lieber von etwas anderem. Sieh dir mal bitte das Schachbrett an, das mir meine Herren geschenkt haben. Hm? Ein elektrischer Schlag gleichsam, als ich es sah. Ich war wirklich betroffen. Kaum konnte ich den Überbringern schönen Dank sagen. Ich glaubte, es stecke Absicht dahinter. Ein besseres Symbol meines Wirkens gibt es nicht. Wieso? Ein Leben lang habe ich Schach gespielt. Vom frühen Morgen bis vor dem Einschlafen Schach gespielt in die Träume hinein. Aber nun nähert man sich allmählich der Schlusspartie, wo der Gegenspieler noch nicht gerade der Tod, aber auch nicht mehr das von gesunden Säften strotzende Leben ist. Da werden Figuren zu Dämonen. Und augenblicklich spiele ich eine, die mich Tag und Nacht wie in einem Schraubstock hält und mich mit ihren Problemen martert. Und wie meistens wirst du als Sieger daraus hervorgehen. Etwas ist aber bei dieser Partie, das mir Grauen verursacht. Die Schwarzen rücken mit lauter bekannten Gesichtern unerbittlich gegen mich an. Sie sperren mir mehr und mehr die Ausflüchte und setzen mich unbarmherzig matt, wenn meine Augenlider nicht immer sperrangelweit offen sind. Aber wirf sie doch einfach um, wenn sie dich quält, diese Schachpartie. Dieses Gespenst von einer Schachpartie brauchst du doch nicht zu Ende zu spielen. So ist es, Geiger. Ich werde sie umwerfen. Und damit wäre meinem ganzen bisherigen Leben Tabula rasa gemacht. Tabula rasa mit deinem Leben, das eins der erfolgreichsten in der Welt gewesen ist? Ja, du sagst es. Es ist gewesen. Willst du mir glauben, dass alles... Alles, was soeben geschah und ebenso alles, was mich umgibt, Kinder, Bilder, Teppiche, Tische, Stühle, ja meine ganze Vergangenheit, mir so viel wie der Inhalt einer Rumpelkammer bedeutet. Dies alles ist tot. Und ich will es denen überlassen, für die es lebendig ist. Ja, das würde heißen, du möchtest abdanken? Ich liquidiere nur die Gespensterpartie. Warum sollen die meinen mehr und mehr an mir, wenn auch nur im Herzen, zu mördern werden und ungeduldig auf meinen Tod warten, da mir doch an dem, dessen freien Besitz sie so heiß ersehnen, nichts mehr gelegen ist? Um Gottes Willen, mein lieber Mensch! Hier müsstest du dich vor allem von Depressionen freimachen. Kein Vater wird mehr als du von den Kindern verehrt. Ich sage nicht Ja und nicht Nein dazu. Seltsamerweise ist es nicht ganz leicht, das zu negieren und loszuwerden, was ja tatsächlich nicht mehr ist. Man braucht dazu strenge Exerzitien. Aber ich habe schon etwas erreicht. Meine Psyche spürt eine neue Beweglichkeit. Und jetzt, wo ich wieder während längerer Zeitspannen gleichsam ein Mensch ohne Schicksal bin... Also, du hast einfach nicht gelebt. Du tust so, als wärst du eben geboren. So ist es. Ja. Es ist etwas Wahres verraten. Mein Gedanke ist meiner Familie gegenüber Konterbande. Ich muss ihn selbst vor Bettine geheim halten. Tja. Nun sollte ich eigentlich mehr erfahren, hm? So ist mir dein Verhalten zugleich wunderbar und rätselhaft. Man kann meinen Zustand nicht treffender ausdrücken. Das Wunderbare gärt in mir und vom Rätsel bin ich umgeben. Eine dumme Frage, du musst mich entschuldigen. Spricht bei dieser Befreiung, dieser Erlösung, wie du es nennst, irgendein äußerer Umstand mit? Oder ist alles in deinem Seelenzustand allein beschlossen? Es ist nicht ganz leicht, darauf zu antworten. Äußere Umstände... Mag wohl sein. Wobei aber immer die inneren Umstände die ursächlichen sind. Ich könnte freilich kurzen Prozess machen. Ich könnte Frage mit Frage beantworten. Ich könnte fragen, hast du unter dem Menschengewimmel im Garten irgendeine Erscheinung gesehen, die dir besonders aufgefallen ist? Nur freilich, natürlich. Die hübsche Blondine. Ich sage dir heute weiter nichts, aber ich nehme dich morgen aufs Land in die Gärtnerei eines unbewohnten Schlösschens in meinem Wagen mit. Und der Augenschein wird dich belehren, was es für ein Erlebnis ist. Es scheint ein recht friedlicher Ort, Herr Pastor. Nicht wahr? Man könnte an sich wohl verstehen, wenn ein geplagter Mann, der mitten im Weltleben steht, sich manchmal hierher zurückzöge. Guten Morgen, Frau Peters, da ist sie ja. Grüß Gott, Herr Pastor. Ist es möglich, haben wir die Ehre, das gnädige Fräulein Bettina Clausen bei uns zu sehen? Ich hatte bei Herrn Pastor Immus etwas zu tun. Herr Pastor wollte mich durch den Park führen. Es sei der nähere Weg zur Chaussee, wo mich mein Wagen erwartet. Also die Bitte, Platz zu nehmen, erübrigt sich. Leider, ich habe mich schon verspätet. Frau Peters, ich komme gleich zurück. Anna, ach, hör mal, Anna. Ich habe einen kuriosen Brief gekriegt von Administrator Hanefeld. Was denn für ein Brief? Ja, er will mich versetzen. Der Administrator will dich versetzen? Ich soll mehr Gehalt haben, der Dienst wäre leichter. Die Wohnung wäre hübscher, schreibt er mir. Na und du, Lauritz? Ich will nicht. Ich will lieber hierbleiben. Ich möchte gleich meine Antwort aufsetzen. Aber er kommt selbst, um die Sache mit mir zu beschnacken, wie er schreibt. Wie kommt er denn auf sowas, der Herr Administrator? Ja, das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht. Frau Peters, ist Ihre Tochter da? Nein, Herr Pastor, sie ist in der Stadt. Ich habe sie lange nicht gesprochen. Früher hatte meine alte Konfirmandin doch manchmal ein Viertelstündchen Zeit für mich. Jetzt vergisst sie scheint's ganz und gar ihren einstigen Seelsorger. Oh nein, Herr Pastor, das ist die Art meiner Inken nicht. Darf man sich einen Augenblick niederlassen? Bitte. Leisten Sie mir Gesellschaft, Frau Peters. Ich habe Zeit, bis die Glocken läuten. Für 12 Uhr ist eine Taufe angesagt. Diese Bettina Clausen ist, solange ich denken kann, meine liebste Schülerin. Sie soll sehr fromm sein, wie ich gehört habe. Sie besitzt durch die Gnade Gottes eine schlichte, wahre Herzensfrömmigkeit. Und Frau Peters, das will bei dem weltlichen Treiben, in dem sie aufgewachsen ist, etwas heißen. Übrigens hat sie Sorgen, das arme Mädchen, schwere Sorgen. Frau Peters, ich kenne Sie als verständige Frau, die ein gesundes Urteil allen Lebensfragen gegenüber stets bewiesen hat. Es sind die Besuche des Geheimrats hier, die sowohl Bettinen als der ganzen Familie Clausen einigermaßen Sorgen verursachen. Sorge? In welcher Beziehung wohl? Weil er, soweit ich Bettine verstanden habe, seit der Zeit wieder zum Schlimmen verändert ist. Ich selber kann darüber nichts aussagen. Mir fehlte bisher jede Gelegenheit zu einer Beobachtung. Sie könnten mir vielleicht einen Wink geben. Man hat von einer Krankheit gesprochen, aus der sich der Geheimrat langsam wieder emporgearbeitet haben soll. Wenn er bei mir und bei Inken ist, kann man von einer Krankheit nichts merken. Trotz seiner 70 wirkt er noch jugendlich. Ob nicht vielleicht zu jugendlich? Herr Pastor, Sie spielen auf Inken an. Hier fehlen nun mir wieder alle Grundlagen, wenn ich über die Beziehungen des Geheimrats zu meiner Tochter ein vernünftiges Urteil, wie sie es mir zutrauen, fällen soll. Von außen genommen scheinen sie mir gänzlich unverfänglich. Die beiden duzen sich nicht einmal. Von außen genommen, aber von innen? Tja, hineinkriechen in die Menschen kann man nicht. Absurde Gerüchte behaupten, er habe die Absicht, Inken zu heiraten. Kein Wunder, wenn die Familie Clausen darüber aus dem Häuschen ist. So kann ich die Sache als Mutter nicht ansehen. Ich glaube doch, ich tue gut, wenn ich Ihnen gegenüber wenigstens in einem Punkt mein Herz entlaste. Es ist vielleicht etwas, das einer verständigen Frau zur Warnung dienen kann. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Pastor. Die Clausens besitzen einen alten Familienschatz. Die Preziosen der verstorbenen Frau Geheimrats sind hinzugekommen. Sie bedeuten den Kindern ein Heiligtum. Können Sie mir sagen, ob, was ich nicht glaube, etwas davon, ein und das andere Stück, will ich mal sagen, über den Geheimrat in den Besitz ihrer Tochter gewandert ist? Ich würde mich schwerlich darüber äußern, selbst wenn meine Tochter etwas davon erzählt hätte. Aber ich weiß, ich will das beschwören, kein Wort davon. Gott sei gedankt, das beruhigt mich. So will ich zum Schluss einen Rat geben. Wirken Sie auf Inken ein, sie möge niemals etwas dergleichen annehmen. Es würde bei der Verfassung des Geheimrats ein beinahe unverzeihlicher Fehler sein. Guten Tag, Frau Peters. Guten Tag. Die Glocke ruft, der Täufling wird in die Kirche getragen. Was wollte eigentlich der Herr Pastor bei dir, Anna? Was er wollte? Das weiß er wohl selber nicht. Ach, der Teufel. Da kommt der Administrator. Ich habe das Auto nur einen Augenblick anhalten lassen, da ich gerade vorüberfuhr. Guten Tag, lieber Ebisch. Eine Frage in Eile. Mein Brief ist eingelaufen? Ja, der ist richtig eingelaufen. Es eilt zwar nicht, aber wie stellen Sie sich dazu? Der Administrator, ich wollte wohl viel lieber hierbleiben. Also Gehaltserhöhung schätzen Sie nicht? Ach, ich bin man eben so eingewohnt und wir haben ja alle hier unser Auskommen. Ach, da ist Ihre Schwester. Guten Morgen, Frau Peters. Guten Morgen. Hören Sie mal, mein lieber Ebisch, über Ihren Standpunkt weiß ich ja nun Bescheid. Würden Sie uns mal 5 Minuten allein lassen? Warum auch wohl nicht, Herr Administrator. Frau Peters. Zuerst mal die Frage, ob Sie von meinem Antrag die Versetzung Ihres Bruders betreffend unterrichtet sind. Ich bin unterrichtet. Seit 15 Minuten. Ich denke, Sie haben wohl eine Vermutung, womit meine Mission zusammenhängt. Nein, ich habe keine Vermutung. Ihre Inken begegnete mir in der Stadt. Das war mit ein Grund, dass ich hier abgestiegen bin. Denn geht auch, was wir zu bereden haben, im Grunde wesentlich Ihre Tochter an. So ist es besser, sie nicht dabei zu haben. Sie ist aber, wie Sie wissen, sehr selbstständig. Eben darum hat eine Mutter zuweilen die Pflicht, über den Kopf einer Tochter hinweg zu handeln, wenn es zu ihrem Besten notwendig ist. Darf ich Sie fragen, ob Sie ebenfalls gegen die Versetzung Ihres Bruders auf einen besseren Posten sind? Ja, denn wir würden uns trennen müssen. Ich und Inken würden wahrscheinlich wohl hier bleiben. Hier? Also Sie meinen im Gärtnerhaus? Natürlich nicht, aber in der Gegend. Würden Sie und Ihre Tochter Inken auch dann diese Gegend nicht verlassen, wenn man dafür eine hohe Summe Ihre Hand? Ich verlange Ihre volle Verschwiegenheit. Was ich verspreche, halte ich. Nochmals also. Würden Sie darauf bestehen, mit Inken in dieser Gegend zu bleiben, wenn man für Ihr Verschwinden von hier eine Summe von 40.000 Mark zu Ihrer Verfügung stellen würde? Herr Justizrat, was bedeutet denn das? Sie werden mir 2 Minuten zuhören. Also ist es soweit. Man will Inken loswerden. Das kann der Geheimrat billiger haben, weiß es Gott. Der Geheimrat weiß von der Sache nichts. Das Geld stammt von einem Teil der Familie Clausen, wo man, wenn es sein muss, zu allem entschlossen ist. Man will die Geschichte aus der Welt schaffen. Was für eine Geschichte denn? Umso besser für Sie, wenn es keine ist. Inken ist dann, Gott gibt es den Seinen im Schlaf, über Nacht zur guten Partie geworden. Wenn meine Tochter davon erfährt, ist sie außer sich. Ihre Tochter braucht nichts zu erfahren. Wissen Sie, was sie sagen würde? Mutter, du hast mich im grünen Wagen abschieben lassen. Solche Worte werde ich Inken niemals zutrauen. Ich traue ihr noch weit Schlimmeres zu. Ich traue ihr zu, sie ginge ins Wasser, da sie in puncto Ehre empfindlich wie ihr Vater ist. Nun, Frau Peters, ich habe gesprochen. Sie wissen, wer Herr Klamroth ist? Ich habe mit Professor Wolfgang Clausen die gleiche Schulbank gedrückt. Mit seiner Frau ist für niemand gut Kirschenessen. Warum soll man verschweigen, dass sich schwarze Gewölke zusammenziehen? Von dem Geheimrat geht es nicht aus. Meint man, er werde Inken fortlassen? Es kommt darauf an, wer der Stärkere ist. Ah, da kommt Ihre Inken. Leben Sie wohl und nun handeln Sie, wie Sie es für gut finden. Mutter. Inken, wo bist du gewesen? Du hast dich verspätet. Ja, ein bisschen, ja. Nun komm mal. Setz dich mal ein bisschen her. Oh nein, Mutter, wenn du mir wieder wegen der berühmten Sache in den Ohren liegen willst, möchte ich mich lieber nicht zu dir setzen. Komm. Komm, setz dich. Was denkst du dir eigentlich bei der Geschichte, Inken? Oh, so allerlei, man wird ja sehen, ob es richtig ist. Ich begreife dich wirklich nicht. Du hast junge Menschen in Menge kennengelernt, hast Anträge von jungen Ärzten, Juristen, Ingenieuren bekommen. Du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass man in deinem Alter einen alten, verzeih mir, etepetetigen Herrn solchen Leuten vorziehen kann. Nicht? Wenn ich ihn nicht zum Mann kriege, werde ich mich totschießen. Ein für alle Mal, Inken, mit solchen Überspanntheiten komme mir nicht. Das ist einfach die Wahrheit, das sind keine Überspanntheiten. Das sind verzweifelte, krankhafte Überspanntheiten, gegen die man mit allen Mitteln ankämpfen muss. Mutter, nun wollen wir einmal ernst reden. Der Geheimrat hat mich verändert. Wäre ich 90 Jahre alt, ich vergesse ihn nicht. Es bliebe mir unverlierbar, was er mir gegeben hat. Was hat er dir denn also gegeben? Also auf den Tisch legen wie einen Salzjährigen oder eine Flunder lässt es sich nicht. Ich denke doch, Inken, wir wollten ernst reden. Sage mir bitte, sozusagen auf Ehr und Gewissen, Inken, ob du etwas in dieser Angelegenheit vor mir geheim gehalten hast. Nicht nur etwas, natürlicherweise. Mit vollem Recht, denn es ist ganz meine eigene Sache. Aber es könnten Dinge in Frage kommen, die uns mit den Gerichten in Konflikt brächten. Hast du nicht doch Geschenke erhalten? Hat der Geheimrat dir nicht am Ende doch einmal ein Brillantkollier verehrt oder einen Edelstein an den Finger gesteckt? Also, Mutter, also einen Eid und hier meine beiden Schwurfinger. So viel Rubinen, Smaragden, Brillanten, Beryl und Chrysopase und was noch alles habe ich von dem Geheimrat erhalten, als du an meinen Schwurfingern siehst. Umso besser für dich und mich, liebe Inken. Und jetzt sage mir nur noch, hat dir der Geheimrat jemals etwas von Heirat auch bloß angedeutet? Nein, weil es auch gar nicht nötig ist. Sag mal, Mutter, mein Vater ist im Gefängnis gestorben. Du bist wohl nicht bei dir, liebes Kind. Er starb während der Untersuchungshaft. Wie kannst du denn so etwas sagen, Inken? Er hat sich selbst das Leben genommen, weil man ihn des versuchten Versicherungsbetruges beschuldigte. Was heißt denn das? Das ist ja fürchterlich. Aber Mutter, wusstest du denn das nicht? Ich sinke hier an den Boden, Inken. Wer hat denn die Niedertracht gehabt? Es fing damit an. Ich bekam diese Postkarte. Eine Karte? Mit welcher Unterschrift? Die hielt wohl der Schreiber für überflüssig. Es sei ruchbar geworden, was für eine saubere Familie wir sind. Wir möchten uns nur so schnell wie möglich davonmachen, in Gegenden, wo man uns nicht kennt. Das greifst du aus der Luft, Inken. Solche Gemeinheit gibt es nicht. Dein Vater war völlig unschuldig. Ich weiß, ich habe die Karte dem Sanitätsrat gezeigt. Er hat mir ganz dasselbe gesagt. Es ist doch nur gut, Mutter, dass nun nichts mehr zwischen uns ist. Warum soll ich denn nicht ebenso klar wie du sehen? Und du kannst dich doch jetzt auch mehr aussprechen, wenn es dir Bedürfnis ist. Hm? Inken, wir sind von Feinden umgeben. Herr Geheimrat, Sie selbst? Wahrhaftig oder in meiner Einbildung? Gott sei Dank oder leider ganz wahrhaftig. Bin ich willkommen oder jage ich Ihnen einen Schrecken ein? Höchstens doch einen freudigen Schrecken. Ach Mutter, bitte bring mir das in mein Zimmer. Guten Tag, Frau Peters. Guten Tag, Herr Geheimrat. Ja, Kind, natürlich. Da sind Sie wirklich. Und ich hatte mich gerade auf ein paar Tage Fasten vorbereitet. Ja, Inken, ich wollte 3 Tage fortbleiben. Ich wollte sogar viel länger fortbleiben. Aber es ging eben wie meistens mit guten Vorsätzen. Ich bin wieder hier. Und Sie werden denken, nicht einmal auf lumpige 2-3 Tage wird man diesen 70-jährigen Quälgeist los. Gedankenlesen ist nicht Ihre Stärke. Sie sind wieder da und das ist die Hauptsache. Meine Empfindung ist eine ähnliche. Tja, ich war nicht sehr auf dem Damm in jüngster Zeit, vom täglichen Ärger abgesehen. Aber seit ich den Kies Ihres Gärtchens unter meinem Fuße knirschen höre, ist mir erheblich besser zumute. Ich bin eben immer noch sehr von Ihnen abhängig. Und das quält Sie? Das mögen Sie nicht? Ich mag es schon. Ich sollte es aber nicht mögen. Was für mich kein gutes Zeugnis ist. Kind, haben Sie noch ein bisschen Geduld mit mir? Geduld? Ach, wenn es nur darauf ankäme. Es kommt darauf an. Geduld, Geduld. Bis die Welt sich auftut oder mein Urteil gesprochen und die Kerkertür geschlossen ist. Ach, Inken, der Mensch ist so furchtbar zwiespältig. Ich habe es beim ersten Blick gesehen, dass etwas mit Ihnen vorgegangen ist. Wollen Sie es vor mir geheim halten? Sie haben recht. Und vor Ihnen geheim halten, wie die Dinge nun einmal zwischen uns liegen, darf ich es nicht. Also kurz und klar, meine innigste Bitte. Es gibt aus meinem Dilemma mehrere Auswege. Einer ist der, den Seneca wählte. Marc Aurel vertritt, wie es die Alten nannten, der Stoische. Man schließt nicht nur eine Sache, sondern das Leben überhaupt freiwillig ab. Ein solcher Ausweg lässt einen aufatmen. Inken, freveln Sie nicht. Für einen Mann über 70 ist ein gutes Recht, was für ein Mädchen wie du ein Verbrechen sein würde. Solche Unterscheidungen sagen mir nichts. Geben Sie mir das Versprechen, Inken. Inken, bei meiner Liebe zu Ihnen, verschließen Sie meinen Ausweg nicht. Schwöre mir, mich allein zu lassen. Ich höre nur immer, ich soll Sie allein lassen. Soll Ihnen den Ausweg nicht verschließen. Ist es Ihr Ernst? Vielleicht habe ich immerhin noch eine gewisse Willenskraft. Inken, Sie wollen mich missverstehen. Ich darf Sie nicht in mein Schicksal hinabreißen. Also ich verspreche, wenn Sie das Gleiche tun, ich leiste auf diesen Ausweg Verzicht. Gerade Ihnen gegenüber hätte ich nicht davon sprechen dürfen. Sie meinen, weil mein Vater Ihnen so unbedenklich gegangen ist? Ach, lassen wir dieses Thema, Inken. Wäre ich jung, ich würde ein Leben um dich aufbauen. Du müsstest den Tod vergessen, Inken. Aber so... Es gibt ja Gott sei Dank einen anderen Ausweg aus meinem Konflikt. Wir wollen ihn den Verzicht aus Pflicht heißen. Nach meinem Empfinden ein Seelenmord. Ein ärgeres Verbrechen gegen den Geist als der physische ist. Kann es denn eigentlich möglich sein, ein Kind wie Sie? Und Sie mögen mich leiden, Inken? Wieso? Denn ich mag Sie nicht. Ich muss dir jetzt klaren Wein einschenken. Du wirst vielleicht finden, dass er sehr molkig ist. Es wird abwechselnd hell und dunkel in mir. Es wechselt Paradieses-Helle mit tiefer, schauervoller Nacht. Warum soll ich nicht Goethe zitieren, wenn er treffend gesagt hat, wie es ist? Wenn die Paradieses-Helle über mich kommt, so sehe ich blauen Himmel und dich, rote Lilien und dich, die Sonne und dich, den Mond und dich. Kurz, Inken, dann sehe ich dich. Dich, dich. Aber dann kommt die schauervolle Nacht. Nach dem Ormuz herrscht Ahriman. Da sinke ich in die glühenden Verliese Ahrimans. Dort unten schwitze ich Blut und Wasser. Dort unten hausen Gespenster. Wie Vampire. Aber dann siehst du auch dort wieder mich. Mich. Und der ganze Teufelsspuk ist verschwunden. Gott sei Dank. Endlich. Ich hatte immer einen so schauderhaften Respekt vor dir. War es das, was ich suchte? Und was nun? Befiehl, denn dein Wille ist meiner, Inken. Höre, ich kam hierher, sozusagen pour prendre congé. Gleichsam ein Zucken der Braue Gottes hat alles drunter und drüber gestürzt und eine völlig veränderte Welt um uns aufgebaut. Geliebte, wie wollen wir uns darin festnisten? Ja, kleine Geliebte, das wollen wir. Nun will ich dir auch sagen, welches äußere Geschehen ist dieser Wendung vorausgegangen ist. Ich habe heute Morgen mit meiner Tochter Bettina den ersten schweren und auch lauten Konflikt gehabt. Sie vergaß den Respekt und machte mir Vorwürfe. Sie ging so weit, den Namen meiner verstorbenen Frau zu missbrauchen. Sie rief sie gleichsam gegen mich auf. Es ist immerhin schmerzlich und ergreifend, wenn ein Kind wie Bettina so etwas tut. Sie hat mich vergöttert, Zeit meines Lebens. Dieses ganze etwas zu kurz gekommene Geschöpf war gegen mich immer ganz gehorsam und unermüdlich bereit zur Aufopferung. Sie hat mich seit dem Tode der Mutter wie einen Blinden geführt, eine Antigone sozusagen. Nun übergebe ich dir, Geliebte, den Lahmen, der übrig geblieben ist. Liebste, du willst von Bettina reden. Unentschiedenheiten gibt es nun nicht mehr in unserer Sache. Des zum Zeichen, Inken, nimm diesen Ring. Es ist der Ring, den Bettina in der Schatulle der Mutter vermisste und um dessen Willen der Streit zwischen uns losgebrochen ist. Unlöslich bindet er uns jetzt aneinander. Ach, Inken. Mir ist so wohl und frei um Herz und Brust, wie mir, solange ich denken kann, nicht gewesen ist. Und nun, bis zum Ende, wir halten zusammen. Frau Peters, wollen Sie nicht bitte ablegen? Nein, ich habe es dem Geheimrat gesagt. Ich dachte anfangs, wir wären allein. Ich fürchte mich vor der Familientafel. Inken hat es selbst eingesehen, der Chauffeur fährt mich zurück. Na, viel Vergnügen würde wohl allerdings nicht herausspringen. Hier ist etwas, was ich Ihnen noch in aller Eile zeigen will, damit Sie sehen, in welcher Weise ich aus dem Hinterhalt verfolgt und beschmutzt werde. Es ist eine anonyme Postkarte. Man braucht nicht Graphologe zu sein, um zu erkennen, dass sie von derselben Hand wie die erste geschrieben ist. Auf offener Postkarte. Ich soll es gewesen sein, die das Petroleum in die Lore mit dem Umzugsgut gegossen hat. Man hätte Beweise. Man werde mir nachträglich den Prozess machen. Lassen Sie mir das Dokument. Für Sie bedeutet es nichts. Ich bringe Sie bis ans Auto, Frau Peter. Winter! Winter! Zu Befehl, Herr Direktor. Wer ist beim Geheimrat im Arbeitszimmer? Ich glaube, Dr. Wuttke ist da. Es war eine weibliche Stimme. Vielleicht Fräulein Bettine? Das ist wohl verrückt. Ich kenne doch wohl das gequetschte Organ von Bettine. Herr Direktor, verzeihen, da weiß ich nicht, wer beim Herrn Geheimrat im Zimmer ist. Sie wissen es nicht? Ich will Ihnen sagen, wer es ist. Inken Peters ist beim Geheimrat im Zimmer. Und jetzt machen Sie weiter keine Umschweife. Wie oft wöchentlich kommt diese Näherin ins Haus? Dann muss sie ohne mein Wissen herkommen. Ich Ich bin ihr zum letzten Mal beim 70. Geburtstag des Herrn Geheimrats hier begegnet. Und Sie wissen nicht, ob sie jetzt in seinem Zimmer ist? Das könnte immerhin möglich sein. Wenn Herr Direktor es meinen, so will ich es nicht bestreiten. Schlangenmensch, Sie mit Ihren gewundenen Windungen. Sie werden den Zeiger der Uhr nicht zurückdrehen. Guten Morgen. Morgen, Winter. Ich bin sehr froh, dass wir alle beisammen sind. Ich habe mir das meine gedacht, als ich bei Papa darauf bestand, das gemeinsame Familienfrühstück einmal im Monat wieder einzuführen. Bettina, Ottilie, wisst ihr, dass wahrscheinlich Inken Peters bei eurem Vater im Zimmer ist? Wer hat das gesagt? Das kann ich nicht glauben. Es war die Stimme, ich habe sie erkannt. Inken Peters ist seit dem Geburtstag nie hier gewesen. Was würde denn das bedeuten sollen, gerade heute am Familientag? Es könnte manches bedeuten sollen, was horrend zu denken ist. Verzeiht, ich will doch einmal Winter aufsuchen. Komm gefälligst mal her, Ottilie. Wie viel Gedecke siehst du hier aufgelegt? 1, 2, 3, 4. Es sind 9 Gedecke. Aus wie vielen Personen besteht die Familie? Vater Bettin, du, ich sind 4. Egert, Wolfgang und seine Clotilde, es wären 7. Hier sitzt der Sanitätsrat. Und wer futtert hier? Hinter dem 9. Gedeck? Das weiß ich nicht. Du weißt es, aber du willst es nicht wissen. Nein, ich schwöre dir, Erich, dass uns Papa das gewiss nicht antun wird. Und was tue ich mit deinem Schwur, Tilje? Übrigens mache ich einfach nicht mehr mit. Ich habe sowieso keine Zeit übrig. Die philosophischen Tischreden eures Herrn Vaters und das professorale Getue von Wölfchen interessieren mich nicht. Du sagtest doch, dass du dabei sein wolltest, weil es für die Familie notwendig ist. Ich muss dabei sein, weil ich schwarze... Die klausischen Gefühlsduseleien, die werden allmählich lebensgefährlich. Rege dich nur nicht wieder auf, Erich. Ich habe keine Ahnung von der Zeit. Ihr säuselt immer in höheren Sphären auf uns ein. Sieht man herab. Niemand sieht doch auf dich herab. Es ist weiter nichts, als dass in unserer Familie ein gewisser Idealismus heimisch ist. Ach, du meinst, weil dein Vater sich und euch öffentlich lächerlich macht. Aber wieso? Was heißt denn das, Erich? Ja, die ganze Stadt lässt sich tot. Darüber. Ach, die Luft ist mir ein bisschen zu dick. Ich gehe nicht unter den Garten. Erich, lauf doch nicht fort. Ich bitte dich. Ottilie, ich kann es nicht glauben. Jedenfalls aber ist irgendeine Dame bei Papa. Komm mit mir. Ich schließe mich ein in meinem Zimmer. Hat dein Mann recht? So wird man mich heute vergeblich beim Frühstück erwarten. Also, dies von Inken ist die Bibliothek. Ja, wo ich schon einmal gewesen bin. Und hier hängt nun das Bildnis, das die verstorbene Frau Clausen als junges Mädchen zeigt. Vor dieser Frau habe ich Angst, Sanitätsrat. Sie ist nicht mehr. Weshalb sollten Sie Angst haben? Aber freilich, sie war eine große Frau. Mittelpunkt der Geselligkeit, Musiker, Maler, große Gelehrte und Staatsmänner, alles ging durch ihr Haus. Ja, da kann man sich freilich recht nichtig vorkommen. Und dies hier war nun ihr Boudoir. Wie Sie sehen, reiht sich hier Kostbarkeit an Kostbarkeit. Man überhäufte sie nicht nur mit Geschenken. Sagt, wir sollen entschieden zusammenhalten. Ohne Rücksicht und ohne Gefühlsduselei. Wenn es nur nicht so schwer für mich wäre. Es ist ja so furchtbar schwer für mich. Tröste dich, Liebste, es wird alles gut werden. Ist Papa noch immer nicht zur Vernunft gekommen? Wir können den größten Erfolg gewärtigen. Wollt ihr euch diese Tafel ansehen und mir sagen, wer hinter dem Gedeck des zu vieles sitzen soll? Mit dieser Näherin sich zu Tische setzen? Mit den Töchtern von Zuchthäuslern speist man allerdings für gewöhnlich nicht. Nein, nein und wiederum nein. Dass Papa uns das zumutet, glaube ich nicht. Was ist denn los, Herrschaften? Ihr seid ja wie ein aufgestörter Wespenschwarm. Erich Klammrot rennt wie besessen im Garten umher und hier oben ist alles aus dem Häuschen. Ja nun, es kann eben doch Dinge geben, die selbst für die äußerste Langmut und Geduld deines guten Sohnes schwer tragbar sind. Weißt du etwas von dem 9. Gedeck? Oh, ich denke, Inken Peters wird mitkommen. Das sagst du einfach so hin, lieber Egert? Das sage ich einfach so hin, jawohl. Aber dann verstehst du den Schritt in seiner Bedeutung nicht. Die Mutter, die alte Hexe, weiß, was sie will. Man hat ihr ein Vermögen geboten, falls sie mit der Tochter verduften würde. Sie hat es aber glatt abgelehnt. Die Tochter ist eben ihr Kapital. Sie hofft noch ganz andere Dinge mit ihr herauszuschlagen. Paula, du siehst entsetzliche Raffinements, deren diese einfachen Menschen gar nicht fähig sind. Inken ist ein so gerader und schlichter Mensch, dass ich für sie meine Hand ins Feuer lege. Möglich, dass die Tochter noch nicht verdorben ist. Die Mutter hat Dinge auf dem Gewissen. Was sagst du? In welcher Beziehung denn? Ihr Mann ist im Untersuchungsgefängnis gestorben. Er hat sich getötet, wie man weiß. Neuerdings kennt nun Hanefeld die Prozessakten. Was man dem Mann, einem Bahnhofsinspektor, zur Last legte, die Lori mit dem eigenen Umzugsgut in Brand gesteckt zu haben, das soll sie gewesen sein. Ich traue dem Steinitz mehr als dem Hanefeld. Steinitz lässt nichts auf Frau Peters kommen. Weil er einfach ihr Drahtzieher ist. Ich bitte mir ruhig, die Tür zu weisen, wenn ich irgendwie lästig bin. Sie kommen wie gerufen, Doktor. Meine verehrte Schwägerin hat sich nämlich soeben über Frau Peters ausgelassen. Ich habe nur das gesagt, was in den Akten steht und erwiesen ist. Was steht in den Akten? Was wäre erwiesen? Paula, wir wollen von solchen Sachen absehen. Meine Schwägerin meint, Frau Peters sei eine Brandstifterin, für die sich der Mann im Gefängnis geopfert habe. Das ist eine Behauptung, womit man die ehrenwerte Frau Peters im allerübelsten Gossenstil sogar neuerdings durch anonyme Postkarten ängstigt. Hier ist die Karte. Wer sich dafür interessiert? Interessiert mich nicht. Wieso interessiert? Ich dachte, Sie nehmen daran Interesse. Das Geschmier auf der anonymen Postkarte vertritt doch dieselbe Ansicht wie Sie. Wieso das Geschmier? Wer schreibt eine anonyme Postkarte? Das weiß ich nicht. Sie ist ja doch anonym. Bettina, das ist doch nicht möglich, was du sagst. Mein Gott, das ist die reine Wahrheit, Wolfgang. Das wäre ja Raub am heiligsten, am teuersten, was uns geblieben ist. Bitte, Wolfgang, schweige darum. Darf man wissen, wovon zwischen euch die Rede ist? Vater hat Ringe und Schmuckstücke weggebracht und sie diesem Mädchen überantwortet. Ringe und Schmuckstücke der seligen Mama. Unsinn. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ein solcher Skandal. Hast du gehört, Egmont? Also nun verzweifle ich an dem gesunden Menschenverstand von Papa. Was soll ich denn schon wieder gehört haben? Papa verschleudert den Schmuck der seligen Mama. Diese Inken trägt bereits ihre Ringe, Spangen und Armbänder. Also wenn ich das meinem Mann sage, Erich gerät außer sich. Sagen Sie mir Erich! Doch... Erich! Herr Sanitätsrat, sagen Sie mir doch einmal ganz offen, ob etwas Wahres an den Gerüchten ist. Hat Vater am Zuger See einen alten Schlossbau gekauft? Und lässt er ihn von einem Berliner Architekten ausbauen? Ich weiß nur, dass von allerhand Plänen ähnlicher Art für die alten Tage des Geheimrats gelegentlich die Rede gewesen ist. Onkel Steinitz, das werden Sie doch nicht billigen. Wenn wirklich Vater unseren und Mutters alten Familienschmuck an Inken verschenkt, so würde das sich doch auch Ihnen als eine unbegreifliche Handlung darstellen. Das alles geht mich durchaus nichts an. Sie wissen längst, dass ich mich in Intimitäten der Familie Clausen nicht einmische. Wer kann da noch zweifeln? Papa ist wahnsinnig. Bitte, Egert, sprich nicht so. Es zerreißt mir die Seele. Ich kann es nicht aushalten. Wenn es Ottilie nur Klamroth nicht mitteilte. Er hat eine Art, über Vater zu reden, die mir unerträglich ist. Aber Bettina... Lass mich, ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Ja. Schließe dem fast den Boden aus. Wenn auch noch der Familienschmuck wegschenkte. Die Hälfte soll noch vorhanden sein. Und noch schlimmer sind vielleicht die anderen Engagements, in die er sich eingelassen hat. Er kann es eben nicht mehr überblicken. Mangelnde oder verminderte Zurechnungsfähigkeit. Könnte man denn einen Schlosskauf, wenn er wirklich geschehen wäre, nicht rückgängig machen? Ich habe Justizrat Hanefeld aufgesucht. Das Gesetz bietet keine Handhabe. Oder es müsste etwas geschehen, was unmöglich ist. Für mich ist Papa nicht mehr zurechnungsfähig. Ich muss an mich halten, sonst würde ich dieses neunte Gedeck zur Balkontür hinunterpfeffern. Ja. Du hast recht. Winter! Herr Professor. Winter. Nehmen Sie diese zwei Teller, diese Serviette, diese Gabeln und Messer weg. Am Familientag sind wir nur 8 Personen. Es ist aber gegen strikten Befehl. Ich tue es selbst, wenn Sie es nicht tun wollen. Zeigen Sie sich jedoch renitent, so werde ich Ihnen das einmal ankreiden. Beinahe möchte ich glauben, dass jede Familie ein verkapptes Tollhaus ist. Still. Das Undenkbare scheint sich nun doch zu ereignen. Guten Morgen. Ihr seid wohl schon alle ungeduldig. Ich habe uns Inken Peters mitgebracht. Es ist hübsch, Wolfgang, dass du wieder mal gekommen bist. Schönen guten Morgen, Frau Schwiegertochter. Also setzen wir uns. Wo ist denn Bettine? Wir wollen doch nun mit Essen anfangen. Ach, sage doch Bettine, lieber Eger, dass wir alle versammelt sind. Ja, ich will nach ihr sehen. Was bringst du aus Freiburg mit, lieber Wolf? Alles wie immer. Durchaus nichts Neues. Ja, wenn Bettine nicht kommt, so wollen wir Platz nehmen. Ich möchte doch gern auf Bettine warten. Bettine lässt sagen, sie sei nicht so recht auf dem Damm heute. Sie bittet, wir sollen ohne sie anfangen. Lieber Steinitz, ja. Ich lasse Bettine bitten zu kommen, dass sie ja doch die Hausfrau zu vertreten hat. Und dann, lieber Steinitz, sagen Sie mir, was mit ihr ist. Ja, ja. Ich glaube, es ist nur die alte Migräne. Herr Geheimrat, würden Sie mir sehr böse sein, wenn ich Sie bete, mich zu entlassen? Mutter wartet zu Hause. Sie muss heute irgendeinen Termin wahrnehmen. Aber die Gärtnerei hat doch Telefon. Egert, habe die Güte, Frau Peters anzurufen. Ich sagte ja, Mutter hat Termin. Ach ja. Ja, ja, ja. Frau Peters muss einen Termin wahrnehmen. Wolfgang, kennst du eigentlich Fräulein Inken? Nein. Das Fräulein wurde mir beim Geburtstag nicht vorgestellt. Man hat dich der jungen Dame noch nicht vorgestellt? Hiermit will ich dich also der Dame vorstellen. Das ist mein Sohn Wolfgang, Fräulein Inken. Ich bringe Ihnen eine Genesene, Herr Geheimrat. Verzeih, Papa, ich komme gern. Ich dachte nur, ich sei nicht mehr notwendig. In welcher Verbindung dachtest du das? In welcher Verbindung ist schwer zu sagen. Na, setzen wir uns. Später mehr davon. Was heißt denn das? Inken, bitte, hier ist mein Platz. Verzeihung, Herr Geheimrat. Ich hatte zuerst 9 Gedecke aufgelegt. Und? Wo ist es denn geblieben? Ich meine, das 9. Ich habe es auf Befehl von Herrn Professor Wolfgang... Und Donnerwetter! Bring es her! Seien Sie ruhig, um Gottes Willen, lieber Geheimrat. Wo ist denn Fräulein Inken hingekommen? Kein Wunder, wenn sie vor einer so liebenswürdigen Familie geflüchtet ist. Ihr verlasst ihr alle, einer wie der andere, das Haus! Als dass sie von dieser Schwelle gestoßen wird. Was habt ihr nun also erreicht, meine Herrschaften? Niemand kann von mir verlangen, dass ich in Gegenwart des Bildes meiner seligen Mutter meine Gefühle, meinen Abscheu unterdrücken soll. Es hat sein Gutes, kann ich nur sagen. Wir haben jetzt nun deutlich gehört, was für ein Schicksal uns erwartet. Nichts mehr kann ich begreifen. Ich bin wie irrsinnig. Es ist auch durchaus nicht zu begreifen. Er ist aufs Schwerste verletzt und gereizt worden. Trotzdem ist es ein starkes Stück, wenn er alle seine Kinder aus dem angestammten Elternhaus hinauswerfen will. Die Peters ist fort. Der Geheimrat kommt allein zurück. Ich bin gefasst, ich werde ihm antworten. Wir sind verspätet. Bitte nehmen wir Platz. Was gibt es Neues aus Genf, Herr Klamroth? Was in Genf? Das weiß ich morgens wirklich nicht. Hast du die schöne Abhandlung von Dr. August Weißmann gelesen, Wolf? der ja bei euch in Freiburg Professor gewesen ist? Ich müsste wissen, wovon sie handelt. Wovon sie handelt? Von Leben und Tod. Davon handeln wohl alle Schriften. Aber Weismann behauptet, es gibt nur das Leben. Was wohl doch etwas überstiegen ist. Er leugnet den Tod. Er leugnet, dass der Tod zur Fortsetzung und Erneuerung des Lebens die notwendige Unterbrechung ist. Die Jugend kann und das Alter muss sterben. Ja, ich sehe, du verstehst davon nichts. Dir ist hoffentlich wieder ganz wohl, Bettine. Mein Schwächezustand, du kennst ihn ja. Kopfschmerzen, Herzklopfen, Übelkeit. Ich freue mich, dass du wieder in Ordnung bist. Hält es an? Was meinst du mit anhalten? Dein Wohlbefinden. Hält es an? Du meinst vielleicht, dass ich mich verstellt habe. Ich bin auch nur ein Mensch. Das Leben stellt eben, wie auch du dir gewiss nicht verhehlen wirst, manchmal nicht gerade ganz leichte Aufgaben. Gewiss verhehle ich mir das nicht. Übrigens eine Frage, Bettine. Anstand. Einfach den gebotenen Anstand zu üben. Rechnest du das unter die schweren oder unter die leichten Aufgaben? Anstand ist für gebildete Menschen gar keine Aufgabe. Es ist etwas, was sich von selbst versteht. Und ihr, Bettine, ihr seid gebildet. Ich denke doch, dass du unserem Kreise Bildung nicht absprechen wirst. Nur hat eure Bildung einige Lücken. Es sind dieselben, die auch euer Anstand hat. Aber reden wir lieber von etwas anderem. Ich habe einmal die Idee gehabt, in aller Form abzudanken. Wie würden Sie sich einem solchen Schritt gegenüber verhalten, Herr Schwiegersohn? Bei so etwas würde ich kaum in Betracht kommen. Es würde höchstens Ottilie angehen. Wer unter euch wäre, wenn ich das meine, wie jener alte, törichte König verteilte Cordelia? Ich finde, du neigst zum Humor, Papa. Nur ich setze den Fall... Ich würde abdanken. Du darfst nicht abdanken, lieber Papa. Du bist der Ansicht, ich dürfe nicht abdanken? Von geschäftlichen Dingen verstehe ich nichts. Es ist bis heute noch niemand da, der deine Kraft ersetzen könnte. Das muss ich leider vollauf bestätigen. Ich wünschte, du hättest den vollen Einblick in unser Inneres, Papa. Da würdest du sehen, wie wir gar nicht zu denken sind ohne dich. Was wir wollen, ist nichts als Beruhigung. Zerstreue die Sorgen, die uns ängstigen. Du kannst es mit einem herzlichen Wort. Ich bin verheiratet, habe Kinder, Ottilie hat Kinder. Wir bangen für unsere Existenz, weil es uns scheint, dass du dich uns entfremdet hast. Darf ich euch alle fragen, wer mir die Sorgen um meine Existenz zerstreuen wird? Die Zeiten sind schwer, Herr Geheimrat. Zu ernsten Sorgen um den Bestand des alten guten Geschäftes ist trotzdem nicht der geringste Anlass vorhanden. Vielleicht entspricht mein Wirken nicht immer dem, was genau in Ihrer Linie liegt. Für das Ganze kann ich indessen gut stehen. Im Übrigen weiß ich, was ich zu tun habe. Mein Denken, mein Handeln, meine Stellung im ganzen Betrieb, darüber kann kein Zweifel bestehen. Hat meinen unerschütterlichen Willen als Grundlage. Ich verstehe durchaus die Bedeutung dieser Erklärung, Herr Schwiegersohn. Haben Sie eigentlich schon Ihre Anwälte? Und da hört sich doch wirklich alles auf. Eine solche Insinuation muss man sich einstecken. Erich, wir wollten uns doch nicht aufregen. Es handelt sich doch nur darum, ob Papas Gesinnung gegen uns noch die alte ist. Vielleicht sagt er uns, wie er sich die Zukunft denkt. Alles natürlich in Güte und Liebe. Ach, sprichst du von Liebe und Güte, Kind? Was ich berührte, waren geschäftliche Dinge. In geschäftlichen Dingen, Bettine, herrscht Sachlichkeit. Man kann damit Güte und Liebe nichts ausrichten. Ihre Kampfansage, Herr Klamroth, registriere ich. Sie macht mir aber durchaus keine Kopfschmerzen. Von einer Kampfansage bin ich einstweilen noch sehr weit entfernt. Ihr einstweilen noch wird zu den Akten genommen. Um des Himmels Willen, es besteht doch überhaupt kein Kampf zwischen uns. Wir sind überzeugt, du hast nach wie vor in Bezug auf uns die reinsten, väterlichsten Absichten. Du würdest mich ebenso ehren, wenn du mir das Zeugnis ausstelltest, ich sei kein Keiler, der seine Jungen frisst. Wir wollen ja nur ins Vertrauen gezogen sein. Damit wir nicht im Dunkel herumtappen. Das wäre längst geschehen. Aber ich habe kein Bedürfnis dazu gefühlt. So hältst du uns deines Vertrauens für unwürdig? Eine solche Kränkung hat keiner von uns verdient. Mit einem solchen Ausspruch verweist uns Papa in die Domestikenzimmer. Ja! Ja! Weil ihr dorthin gehört! weil ihr, nachdem ihr dieses schuldlose Mädchen und euren Vater soeben behandelt habt, dorthin gehört. Woher nehmt ihr das Recht zu eurem unverschämten Verhalten? Etwa daraus, dass ihr anspruchsvolle, verwöhnte, unter Sorgen und Mühen eurer Eltern großgepäppelte Belger seid? Bin ich euer Geschöpf, euer Gegenstand, euer Eigentum? Oder aber ein freier Mensch mit dem Recht auf freie Entschließungen? Seid ihr befugt, mir meine Schritte vorzuschreiben und mich heimlich wie einen Verbrecher polizeilich zu kontrollieren? Aber bildet euch nicht ein, dass ich es dulden werde, wenn ihr euch euren Vater betreffend eine Macht über Tod und Leben anmaßet. Wir maßen uns keine Macht über Tod und Leben an, aber wir können nicht ruhig zusehen. Vater, Sie Mutters Bildnis an. Treibt keinen Missbrauch mit etwas Heiligem. Das nenne ich Missbrauch, wenn man die Tochter eines Menschen, der sich im Gefängnis entleibt hat, über diese geheiligte Schwelle bringt. Papa, mir zerbricht das Herz, aber denk an Mutters Schmuckstücke. Hinaus! Auf der Stelle! Mit euch allen raus! Aber guter Papa... Ja, tausendmal lieber, wenn es sein müsste, ins Elend hinaus mit Weib und Kindern, als eine solche Behandlung noch länger aushalten. Ja, tausendmal lieber ins Elend hinaus. Übrigens habe ich in mir genügend Kraft, um es von mir und den meinen abzuhalten. Darum wird man den Zeiger der Uhr nicht zurückdrehen. Ich habe nicht nötig, meine Kräfte im Dienst eines sinkenden Schiffes aufzuhalten. Das haben Sie auch nicht nötig. Hinaus, hinaus! Hiermit entziehe ich Ihnen alle Vollmachten. Packen Sie Ihre Sachen. Packt eure Sachen. Raus, hinaus! Hinaus! Hinaus! Hinaus! Hinaus! Mein lieber alter, verehrter Freund. Ich lasse mir nicht das Lebenslicht ausblasen. Oh, Herr Sanitätsrat. Ach, da sind Sie ja, Herr Professor. Ich bin erfreut, Sie zu sehen. Gut, dass Sie da sind. Sie werden mir sagen können, weshalb mir bis jetzt hier im Haus weder Bettina noch Egert noch irgendein Familienmitglied begegnet ist. Mit Matthias habe ich gestern Abend nur flüchtig gesprochen. Er hat mir geschrieben, er wolle mich sprechen. Ja, wie fanden Sie den Geheimrat? Wie mir vorkam, war er wie immer. Der Geheimrat hat vielleicht etwas eingelegt. Das würde mich aber nicht weiter bekümmern. Ich habe Sorgen, die ernster sind. Sie meinen etwas fatale Sachlage, was? Daran hat man sich nun schon gewöhnt, an die Sachlage. Sagen Sie, das ist doch nicht wahr, dass die Kleine hier im Hause wohnt? Fräulein Peters wohnt in der Tat schon seit Wochen im Haus. So. Immerhin eine Situation, die, meinen Sie nicht, ein wenig kitzlig ist, hm? Die Situation ist ungewöhnlich. Wir einigen uns auf ungewöhnlich. Schön. Sagen Sie, Doktor, können Sie mir nicht einen Wink geben, welcher Art meine Funktion bei dieser heiklen Geschichte sein sollen? Der Geheimrat braucht einen Bundesgenossen. Schließlich hat er ja doch mit fast allem gebrochen, woraus sein bisheriges Leben bestanden hat. Ja, mit wem hat er also zum Beispiel gebrochen? Ich bin so unwissend wie ein Kind. Zunächst hat er mit seinen Kindern gebrochen. Was? Aber doch wohl mit Bettine nicht. Bettine hat mit dem Vater gebrochen. Ach. Er spricht nicht von ihr. Und er sieht sie nicht. Also es ist mir überhaupt unerfindlich, warum mein alter Freund Clausen diesen heiklen Schritt nicht vermieden hat. Der doch leicht zu umgehen gewesen wäre und die Öffentlichkeit ganz zwecklos herausfordert. Der Geheimrat unterschätzt seine Gegnerschaft. Sein Schwiegersohn ist zu allem entschlossen. Ja. Und die Kinder, die sich verstoßen glauben, schwimmen durchaus in seinem Fahrwasser. Matthias hat diesem Mann nie getraut. Dafür könnte ich Ihnen Belege beibringen. Darum hat er ihn auch wohl hinausgeworfen. Zu spät. Denn außer Gefecht gesetzt ist der Mann eben trotzdem nicht. Ja, will mein Freund nun durchaus dieses Mädchen heiraten? Das ist meines Wissens sein fester Entschluss. Dann soll er es tun und nicht lange fackeln. Gegen eine vollendete Tatsache hilft schließlich alles Protestieren und Intrigieren nichts. Ja. Vorausgesetzt, die Machenschaften der Gegner sind noch nicht bis zu einem gewissen Punkte fortgeschritten. Und was wäre der Punkt? Unkontrollierte Gerüchte sprechen von einem Unschädlichmachen durch Entmündigung. Gerüchte. Meinen Freund Matthias zu entmündigen, der so gesund ist und so zurechnungsfähig wie Sie und ich, da müsste man doch wohl Gründe ins Feld führen. Wo keine Gründe sind, gibt es Behauptungen. Was um Gottes Willen behauptet man denn? Wie die Schablone nun eben ist, Trifft es einen Menschen von 70, so hilft ja das allgemeine Vorurteil. Zum Beispiel aus Gründen des Alters, Schwächung der geistigen Kapazität und so fort. Ja, da möchte ihn Matthias wohl heimleuchten. Also wenn einer im Alter nochmals heiraten will und seinen Erben passt das nicht, erklärt man ihn kurzerhand für schwachsinnig. Das ist ja nicht alleine von wegen des Heiratens. Er ist mit der Kleinen nach der Schweiz gereist und hat sich in Art bei Golder eine Besitzung gekauft. Ja, zum Donnerwetter, er hätte doch sollen gleich dort bleiben. Und etwas anderes hat wohl noch mehr böses Blut gemacht. Er verhandelt wegen Verkaufs der ganzen Firma mit einem Konsortium. Und ist das ein Verbrechen? Darf er das nicht? Er wird es doch wohl für opportun halten. Ja, das ist meiner Meinung nach das Einzige, was bei einer so gearteten Nachkommenschaft zu geschehen hat. Aber wie will man ihn dann entmündigen? Und durchdringen werden sie ja wohl auch nicht. Schlimm ist nur, dass jemand, gegen den der Richter das Verfahren auch nur einleitet, solange die Untersuchung dauert, de facto bereits entmündigt ist. Diesen Schlag würde der Geheimrat nicht aushalten. Und von alledem ahnt er nichts? Er ist weltweit entfernt von solchen Gedanken. Und der Geheimrat kommt. Entschuldigen Sie, bitte, bitte. Hier. Ja? Verzeih, ich hab dich warten lassen. Na, wenn man wie ich sozusagen sein Haus bestellt, da gibt es unendlich viel zu bedenken. Sei willkommen, mein lieber Freund. Du musst mir in vieler Hinsicht deinen Rat geben. Bitte, bitte. Ich höre, du willst in die Schweiz übersiedeln? Sage lieber auf einen anderen Planeten, mein Freund. Du hast Liegenschaften in Art gekauft? Ja, ein altes Schweizer Bürgerhaus. Wir lassen es umbauen. Das in einem großen Park am See gelegen ist. Ach, Inken ist ganz glückselig darüber. Ich sehe mit Freuden, dass du in einer zuversichtlichen Stimmung bist. Du sag mir, weshalb ich zaghaft sein sollte. Ja. Ja. Du willst heiraten? In der Tat. Warum hast du so lange gewartet damit? Bedenke, was bei einem so verzweigten Dasein wie dem meinen, alles vorher ins Reine zu bringen und abzuwickeln ist. Ja, freilich, da wirst du wohl recht haben. Sag einmal, bist du mit deinen Kindern einig? Die Frage, ob ja oder nein, interessiert mich nicht. Ich bin jedenfalls mit mir selber einig. Hm. Und nun will ich dir Inken Peters vorstellen. Gern, ja. Inken! Inken! Ja, Matthias? Komm doch bitte herein. Flüchtig kennen wir uns ja wohl schon. Ja, richtig, von Preuch, das hatte ich vergessen. Ja. Herr Professor, wir sind glücklich, dass Sie gekommen sind. Ja, wirklich? Wie komme ich bloß zu dieser Unentbehrlichkeit? Herr Professor, das hat seine guten Gründe. Hier haben wir nämlich ein großes Kind, das allerlei Stimmungswechseln unterworfen ist. Setz dich, Inken. Hoffentlich hast du noch keinen ein Stündchen nachschlafen. Sie lässt sich's nicht nehmen, mir vorzulesen, wenn ich wie hier manchmal schlaflos bin. Ja. Er schläft wie ein Bär, sobald er auf Schweizer Boden ist. Wird man dich in der Schweiz denn noch besuchen dürfen? Du ja, lieber Geiger. Mann aber nicht. Natur, Kunst, Philosophie und Inken. Diese vier Dinge sind mir genug. Inken liebt mich. Kannst du dir das Unmögliche vorstellen? Es ist nicht nötig, wenn der Augenschein schließlich so deutlich spricht. Sie leiht mir ihr Auge, ihre Jahre, ihre Frische. Lieber Geiger, du magst mir gratulieren. Das tue ich von Herzen. Und sogar einen leichten Anflug von Neid leugne ich nicht. Jawohl, man hat Grund, mich zu beneiden. Herr Geheimrat. Ja, Wuttke? Entschuldigt mich einen Augenblick. Ja, bitte. Ich habe von Matthias einen unerwartet guten Eindruck gehabt. Förmlich fällt mir ein Stein von der Seele. Warum hat es Sie aber überrascht? Ach, das war nur so obenhin gesagt. Immerhin sind es ja doch Konflikte, in die Matthias geraten ist, nicht? Herr Professor, sind Sie auf unserer Seite? Ich glaube wohl, dass mein Freund Matthias das mit Recht voraussetzen kann. Dann helfen Sie mir, ihn aus dieser Umgebung fortbringen. Sie übt einen schlechten Einfluss auf ihn. Hm. Hören Sie etwas von den Kindern? Aber nein, begreiflicherweise nichts. Aber natürlich, sie sind zu fürchten. Hm. Entschuldigung. Herr Winter, was ist? Ein Brief von Administrator Hanefeld. Eben hat ihn ein Bote abgegeben. Oh, geben Sie ihn her, ich besorge ihn. Herr Professor, kennen Sie den Justizrat Hanefeld? Ich bekomme immer ein leichtes Friesel bei solchen Briefen. Wenn ich nicht irre, steht er auf Seiten der Geschwister, dieser Hanefeld, nicht wahr? Ganz und gar, Herr Professor. Ganz und gar. Und wer weiß, was in dem Briefkuvert enthalten ist? Was? Wären der Herr Professor doch früher gekommen. Warum das? Weil Sie der Einzige sind, der auf Fräulein Bettina und Herrn Wolfgang Einfluss hat. Was soll es denn schließlich sein? Hier sieht man ja täglich und stündlich Gespenster. Ich gehe zu Matthias. Können Sie mir sagen, wo Fräulein Bettina zu finden ist? Auf dem Gut Ihrer Tante. Von hier aus 1,5 Stunden Autofahrt. Ist ein Auto frei? Könnte man nicht hinausfahren? Ich fürchte, es ist zu spät, Herr Professor. 8 Tage früher konnte vielleicht eine Rettung noch möglich sein. Rettung? Was für ein Wort ist das, Herr Winter? Herr Direktor Klamroth regiert wieder im Verlagshause. Der Schwiegersohn? Woher wissen Sie das? Von dem Boten, der eben mit dem Brief von Justizrat Hanefeld gekommen ist. Er hat, wie es heißt, von Gerichts wegen die Ermächtigung. Ach, das sind wohl leere Gerüchte, Herr Winter. Nein, ich ging gleich ans Telefon. Ich bekam Verbindung mit dem ehemaligen Büro des Geheimrats. Hier Direktor Klamroth, kam die bekannte Stimme. Und was schließen Sie weiter aus dieser befremdlichen Sachlage? Was ich da weiter schließen soll, das weiß ich nicht. Jedenfalls für den Geheimrat nichts Gutes. Na, gehen Sie nur, Herr Winter, gehen Sie. Jawohl. Da meldet sich Justizrat Hanefeld. Ja. Das Konsortium hetzte mir auf den Hals, wie es scheint. Ja, die Leute sind zäh. Doch sie täuschen sich, wenn sie mich für den Dummen halten. Erzielen wir keine Einigung? Na gut. So eilig habe ich es nicht. Gibt es denn zur Verständigung mit deinen Kindern gar keine Möglichkeit? Ich meine, so, dass der Besitz erhalten bliebe. Meine Kinder glauben, sie besäßen Eigenschaften, wie sie für die Leitung eines solchen Betriebes notwendig sind. Sie würden aber nichts weiter tun, als sich ihrem Schwager Klamroth ausliefern. Und diesen Menschen kenne ich. Justizrat Hanefeld. Ich lasse bitten. Ihr werdet mich 5 Minuten allein lassen. Ja. Matthias, soll ich nicht lieber hier bleiben? Aber warum denn? Was hast du denn? Dann versprich mir, was er dir auch immer zumutet. Bleib du selbst. Behalte den Kopf oben. Hast du je etwas anderes bei mir erlebt? Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Wollen Sie bitte Platz nehmen? Danke. Brauchen Sie? Mitunter, aber bitte jetzt nicht. Haben Sie eine Vermutung, weshalb ich gekommen bin? Ich bin über den Grund Ihres Kommens völlig im Dunkeln. Wirklich? Ich könnte es mir kaum vorstellen. Was tut's? Sie werden mich ja ins Bild setzen. Mit der Tür ins Haus fallen möchte ich nicht. Was heißt das, mit der Tür ins Haus fallen? Sie werden doch wissen, warum Sie gekommen sind. Sie brauchen es mir doch nur einfach mitzuteilen. Ich habe die Sache übernommen, weil ich mir sagte, dass niemand anders als ich so zum, sagen wir, Treuhänder beider Parteien geeignet ist. Und so in dem Sinne meine ich, wollen Sie meine nicht gerade leichte Mission auffassen? Es wäre möglich, dass Sie in letzter Stunde von meinem Kontrahenten in der Umwandlungssache meiner Betriebe bemüht worden sind. Hier freilich wäre mein letztes Wort gesprochen und alles Weitere ohne Belang. Die Umwandlungssache betrifft es nicht, sondern die Unstimmigkeit mit Ihren Kindern. Unstimmigkeiten zwischen mir und meinen Kindern gibt es nicht. Meine Kinder benehmen sich skandalös. Und ich ziehe daraus die Folgerung. Das ist alles, was hier zu sagen ist. Niemand kann mehr bedauern als ich, dass es so weit gekommen ist. Sie sind als versöhnlicher Mann bekannt und es wäre nicht schwer gewesen, auch in dem Falle mit Ihren Kindern ein friedliches Resultat zu erzielen. Sind Sie beauftragt, die weiße Fahne zu schwingen und bringen Sie mir die Kapitulation? Sie werden mich zur Versöhnung zu Wort bereit finden. Die weiße Fahne schwinge ich nicht. Mir wäre sonst wahrscheinlich wohler zumute. Eins aber kann ich doch vorausschicken, dass bei einem gewissen Entgegenkommen ihrerseits eine gewisse Maßregel, die ihre Kinder für notwendig hielten, nicht unwiderruflich ist. Was halten meine Kinder für notwendig? Unwiderruflich? Maßregel? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Nein. Es ist mir nur so entschlüpft. Vergessen Sie bitte, was ich gesagt habe. Herr Geheimrat, erschrecken Sie nicht. Das Gericht hat mich als vorläufigen Berater an Ihre Seite gestellt. Und so bin und bleibe ich Ihnen ganz zur Verfügung. Aber wenn Sie mir diese Sätze wiederholen möchten, würde ich Ihnen dankbar sein. Wohlgemerkt, ich bin nicht als Ihr Gegner hier, sondern als Ihr Bestalter, Freund und Helfer. Wenn Sie nicht wollen, dass mein Gehirnkasten auseinanderfliegt, so reden Sie doch klar und ohne Umstände. Nun dann, es schwebt gegen Sie ein Verfahren wegen Entmündigung. Das nenne ich einen verfluchten Scherz. Mit sowas sollte man mir nicht aufwarten. Es ist der volle, der ganze Ernst einer nackten Sachlage. Reden Sie weiter. Es könnte ja sein, dass ein Erdbeben stattgefunden hat. Ein Bergrutsch oder was Sie sonst wollen. Und dass meine fünf Sinne den neuen Zustand noch nicht registriert haben. Sie würden behaupten, man wolle mich unter Kuratel stellen? Es ist in der Tat das, was man will. Es ist schon geschehen. Oder ist das Verfahren erst eingeleitet? Einstweilen ist das Verfahren erst eingeleitet. Aber Sie wissen ja, solange es dauert und bevor nicht zugunsten des zu Entmündigenden entschieden worden ist, sind Sie selber nicht mehr Partei in der Sache. Will sagen, dass ich so lange entmündigt bin. Und so sind Sie mein Vormund. Nach der Sachlage. Sagen Sie lieber Ihr bester Freund. Sie werden sich keinen Augenblick verhehlen, was eine solche Tatsache für eine Persönlichkeit meines Schlages und meiner öffentlichen Geltung bedeuten muss. Es könnte auch glücklich für Sie ausgehen. Der wird den Leichenduft nicht mehr los, der einmal auch nur 4 Wochen bürgerlich tot gewesen ist. Dieser Ausgang lässt sich entschieden vermeiden. Herr Justizrat, ich möchte hören, von wem dieses widernatürliche Verbrechen an mir verübt worden ist. Von wem geht der Antrag aus, wenn er wirklich gestellt wurde? Herr Geheimrat, Sie haben versöhnliche Kinder. Also! Das schmutzigste aller Dokumente trägt meines Sohnes Wolfgang, meiner Tochter Bettine, meiner Tochter Ottilie. Und noch eine Unterschrift? Nein, Egert hat sich ausgeschlossen. Ach! In dieser Pesthöhle wenigstens ein Hauch von reiner Luft. Gut. Das ist nun die Krönung meines Lebens. Ich hatte sie mir nicht ganz so gedacht. Herr Geheimrat, Ihre Kinder befinden sich selbst in einem Zustand tiefster Erschütterung. Sie haben sich die Angelegenheit wohl selbst nicht so deutlich vorgestellt. Sie sind hier im Haus, Sie wünschen den Vater zu sehen. Sie erflehen von ihm Verständnis. Wenn es sein kann, Verzeihung, Absolution. Herr Geheimrat, lassen Sie Ihr Herz sprechen. Kinder, Kinder, Kinder. Wo sind denn meine Kinder? Ich habe nie Kinder gehabt. Wo sind sie? Ich war nie verheiratet. Ich habe nie eine Frau, nie Kinder gehabt. Höchstens Egert. Aber es ist ja nicht möglich, dass er von der gleichen Mutter wie die anderen geboren ist. 70 Jahre und wieder Junggeselle. Heißa, Herr Vormund. Leben Sie wohl. Wie hat mein Vater es aufgenommen? Fragen Sie mich lieber, wie so etwas selbst von einer unbeteiligten Mittelsperson, wie ich es bin, zu ertragen ist. Der Stein ist im Rollen. Wer wird ihn aufhalten? Man würde am liebsten alles zurücknehmen. Ich hatte gar nicht so recht begriffen, was für ein folgenschwerer Schritt es gewesen ist. Gott im Himmel, es war aber notwendig. Ich weiß nichts anderes, als dass es bitter notwendig gewesen ist. Meinst du nicht? Vater wird das einsehen. Ein so Betroffener kann nichts einsehen. Hätten wir, lieber Wolfgang, irgendetwas von Einsicht erwarten können, so musste das ganz gewiss unterbleiben, was nun eben geschehen ist. Eigentlich suchten wir doch nur eine Grundlage für die endliche Einigung. Ich stehe nicht ein für diese Grundlage. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Das ist die schrecklichste Stunde meines Lebens. Ich ertrage sie nicht. Wir müssen uns nach Hilfe umsehen. Er rast. Ich habe die schlimmsten Befürchtungen. Er demoliert alle Familienbilder. Er trampelt auf ihren Kinderfotografien herum. Was sollen wir dir getan haben? Du hast mir gesagt, Ottilie. Und dein Mann hat in mich hineingeredet. Eigentlich weiß ich ja von dem allen nichts. Du willst von allem nichts gewusst haben? Du lügst! Bettine, du lügst! Lieber Hanefeld, habe ich dich nicht unter Berufung auf unsere Jugendfreundschaft gefragt, ob dieser Weg nicht eine mögliche Lösung sein könnte? Im Augenblick interessiert uns das alles nicht. Wir haben dringende Obliegenheiten. Nun nehmen Sie alle Kraft zusammen. Das Schwerste in Ihrem Leben ist da. Sie müssen ihm gegenübertreten. Sie müssen sich persönlich verantworten. Wo ist mein Sarg? Mein geliebter Papa. Ich will meinen Sarg sehen, mein Sarg. Ihr habt ihn doch mitgebracht, hm? Und du, Wolfgang, was macht dein verstorbener Vater? Es ist ein Schicksal. Wie es bis dahin hat kommen können, weiß ich selber nicht. Was haben Sie eben gesagt, Herr Professor? Es ist fraglich, Vater. Wer unglücklicher von uns beiden ist? Ist es Ihnen bekannt, Herr Professor, dass ich Ihrer Mutter während ihrer Geburt 24 Stunden lang nicht von der Seite gewichen bin? Ihr Köpfchen war ziemlich deformiert, als sie zur Welt kam. Ich habe es sorgfältig, da es noch weich war, in die rechte Form gebracht. Ich war ein sehr resoluter Geburtshelfer. Heute haben Sie einen recht harten Kopf. Er lässt sich nicht mehr so leicht modellieren. Vater, das ist jetzt alles recht fernliegend. Ich will dir nur sagen... Erlauben Sie, kann Ihre Philosophie, Sie sind doch Professor, mir einen vernünftigen Grund dafür bringen, weshalb ich mich damals bei Ihrer Geburt so um Sie bemüht habe und warum wir bei den Tränen der Freude ausbrachen, Ihre Mutter und ich, als ich Sie auf dem Arme wiegte? Weshalb war ich so blind, nicht zu erkennen, dass ich meinen Mörder am Busen hielt? Wie soll ich auf diesen entsetzlichen und ebenso ungerechten Vorwurf antworten? Keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Deshalb rate ich Ihnen das verstockte Schweigen des überführten Verbrechers an. Ich war niemals und ich bin auch heute kein Verbrecher. Gewiss nicht, wenn Vatermord kein Verbrechen ist. Herr Geheimrat, es ist eine widerrufliche Maßnahme. Ja, Vater, wir nehmen alles zurück. Wir dachten, es wäre zu deinem Besten. Du bist gesund. Wahrscheinlich bist du geistig kerngesund. Morgen schon kann es sich herausstellen. Vor meinen Augen braucht sich nichts mehr herauszustellen. Es hat sich ja alles herausgestellt. Nun heult nicht und flämmt nicht und quetscht keine Krokodilstränen. Ein Weib hat Katzen, Hunde, Füchse und Wölfe zur Welt gebracht. Und sie sind Jahrzehnte hindurch in Kindergestalt, in Menschengestalt in meinem Haus herumgelaufen, haben mir die Hände und die Füße geleckt. Und plötzlich haben sie mich mit den Zähnen zerrissen. Du tust uns Unrecht. Wir haben geglaubt, das Rechte zu tun. Auch auf deiner Seite gibt es Verfehlungen. Was wir letzten Endes erstrebt haben, ist schließlich nur eine Regelung. Findet sie statt, so kann heute oder morgen alles beim Alten sein. Meine Dame, grüßen Sie Ihren Drahtzieher. Vater! Megere, begreife mich nicht! Vater! Matthias! Meine Herrschaften, was Sie gewollt haben, ist erreicht. Ich möchte vorschlagen, ziehen Sie sich lieber jetzt zurück. Zur Versöhnung ist jetzt nicht der Augenblick. Schon 11. Es ist Zeit, schlafen gehen, Lauritz. Wenn nur das Wetter mir nicht wieder zu viel Schaden macht, dann schiebt es doch immer auf den Gärtner. Wer dient, muss einen breiten Puckel haben. Lass reden, Lauritz. Mach dir nichts draus. Ums. Hast du gehört? Das waren sicher wieder ein Dutzend Scheiben, die der Wind vom großen Glas ausgerissen hat. Ach, und der Regen, der Regen. Hörst du die Dachtraufen? Da läuft doch wieder der ganze Keller voll. Hör mal, Lauritz, der Hund heult wieder. Und der fürchtet sich, weil es so lärmt in den Glashäusern. Nee, nee, Lauritz, mir scheint, da will jemand rein. Der rast ja, der Hund. Ich leg mich nicht hin, bevor ich nicht weiß, dass draußen alles in Ordnung ist. Also, dann gib mir mal mein Ölzeug und meinen alten Südwest. Ja. Hier, Lauritz. Ja. Und Lauritz, nimm den Revolver mit. Das ist so eine richtige Nacht für Einbrecher. Was, solange sie Licht sehen, kommen die Einbrecher nicht. Lauritz! Hey, hey! Reißen Sie mal nicht die Klingel runter! Solange werden Sie doch wohl Zeit haben, als einer braucht, der aufmachen muss. Lauritz, nimm den Revolver mit. Das verbiete ich mir, solchen Lärm zu machen. Taubstumme Leute wohnen hier nicht. Wer ist denn hier? Wer will hier rein? Nennen Sie Ihren Namen. Lass niemand rein, du weißt, wer es ist. Guck doch mal durchs kleine Seitenfenster. Anna, das ist ein ganz durchnässter Mensch, Unmut. Er ist uns nicht schlecht angezogen. Vor der Türe stehen bleiben kann er doch nicht. Nur mal sehen, wer es ist und was er will. Und mal ein Spaltbisschen aufmachen. Steh du dich mit dem Revolver hinter mir. Wer sind Sie denn? Ich bin hier, Frau Peters. Sie kennen mich? Oh Gott, wo hatte ich denn meine Augen? Können Sie es denn wirklich sein? Oder täusche ich mich? Sie täuschen sich nicht. Ich bin's, Frau Peters. Bei diesem Wetter? Um Gottes Willen. Nur so schnell wie möglich ins Trockene herein. Es schüttet von Himmelsdrohne, Frau Peters. Näher, näher. Legen Sie ab. Leg neues Holz in den Ofen, Lauritz. Sie wundern sich höchstwahrscheinlich, Frau Peters. Aber es kam nur mal so über mich. Ich glaube, heute jährt sich der Tag, an dem ich zum ersten Mal an Ihre Türe pochte. Dieser Tag war entscheidend für mich, Frau Peters. Tja. Da half nur mal kein Widerstand. Ich musste hierher. Ich musste ihn feiern. Das ehrt uns gewiss, Herr Geheimrat. Wollen Sie nicht hereinkommen ins Zimmer? Haben Sie wieder einmal, wie dazu mal, eine Panne gehabt? Sie sind doch gewiss nicht zu Fuß hier herausgewandert. Zu Fuß? Anders tut es ein Jüngling nicht. Haben Sie etwas zu trinken, Herr Ewig? Herr Geheimrat, ich glaube, Sie müssen sich umziehen. Ist Ihr Wagen etwa überfallen worden? Ich bewahre. Nein, ich bin nicht überfallen worden. Auch eine Panne hatte ich nicht. Ich bin sozusagen leicht beschwingten Schrittes zu Fuß herausgestapft. Es zog mich unwiderstehlich hierher. Ja. Wo ist eigentlich Inken? Sagen Sie mal. Inken? Sie fragen mich, wo Inken ist? Um Ihretwillen bin ich ja schließlich hergekommen. Lauritz, lauf rüber zum Pastor. Er hat noch Licht. Der Pastor muss kommen, im Augenblick. Ich kann dich doch mit dem Mann nicht allein lassen. So, Inken ist schon zu Bette gegangen. Inken ist doch schon lange nicht hier. Sie müssen doch wissen, dass sie längst zu Ihnen übergesiedelt ist. Übergesiedelt? Ach, das hatte ich vergessen. Nein. Ich bin nicht überfallen worden. Oder bin ich doch überfallen worden? Richtig. Damals habe ich eine Panne gehabt. Und da kam ich herein, um bei Ihnen zu telefonieren. Und Inken machte die Tür auf. Lauf, Lauritz, lauf. Der Pastor muss herkommen. Ja, wenn Inken nicht da ist, macht es nichts. Wir können einmal meine Sache in Ruhe durchsprechen. Etwas Punschessenz haben Sie doch. Ja, natürlich. Ah. Ich fühle mich hier geborgen. Sie werden mich wohl nicht vor die Tür setzen. Nein. Etwas Zivilcourage ist freilich notwendig. Gut anbinden ist mit meinen Verfolgern nicht. Aber wenn Sie gefälligst bedenken wollen, Sie erhalten für eine Nacht gesicherter Unterkunft Ihr eigenes volles Gewicht in Gold. Morgen ist es dann nicht mehr notwendig. Übrigens, ich habe ein Geheimnis entdeckt. Wenn man die Welt durch die Beine sieht, haben die Menschen Klauen und Hauer. Sie lächeln, Frau Peters? Sie glauben das nicht? Ich zittere. Darüber zu lächeln, was Sie sagen, daran denke ich wahrhaftig nicht. Hier, Herr Pastor. Darf ich Ihnen guten Abend sagen? Herr Geheimrat, kennen Sie mich? Herrn Pastor Immos wird man doch nicht verkennen. Nun sehen Sie. Darf man also fragen, was die Veranlassung Ihres Besuches zu dieser nächtlichen Stunde ist? Gewiss. Ich bin vogelfrei, Herr Pastor. Bedingungen gibt es nicht mehr für mich. Davon wollte ich auf der Stelle Gebrauch machen. Ich bin bürgerlich tot und kann deshalb alles tun, was ich will. Ich kann im Wasser nach Vögeln angeln und Karpfen aus der Luft schießen. Keiner sieht etwas Arges darin. Ja, ich kann mich gut erinnern, dass der Herr Geheimrat öfter bei recht gutem Humor gewesen sei. Ja. Jetzt komme ich nicht mehr heraus aus dem Land. Wenn ich meinen Geschäftsleiter rufen lasse, so kommt er nicht. Wenn ich meine Unterschrift unter einen Vertrag setze, gilt er nicht. Und wenn ich eine Meinung ausspreche, hört man sie nicht. Ja, das ist doch noch ein ganz anderer Humor, als er bisher bei den Clausens üblich gewesen ist. Ebisch, klingeln Sie mal gleich im Stadthaus des Geheimrats an. Hier ist etwas Schreckliches vorgefallen. Herr Geheimrat, am liebsten würde ich Sie bitten, mit mir hinüber ins Pfarrhaus zu gehen. Dieses Asyl verlassen und mit Ihnen ins Pfarrhaus hinübergehen? Nein, Herr Pastor, das hieße die letzte Hoffnung aufgeben. Herr Geheimrat, ich habe Ihnen ein frisches Hemd und Sachen von meinem Bruder zurechtgelegt. Sie müssen die nassen Sachen loswerden. Ich bestehe darauf. Sie müssen sich umziehen, Herr Geheimrat. Ja. Kommen Sie. Ja. Bitte schön. Danke. Das ist nun das Ende eines Menschen wie Matthias Clausen. Oh Gott. Die Verbindung ist da. Sanitätsrat Steinitz wartet am Telefon. Er möchte gern den Pastor sprechen. Du hast mit dem Sanitätsrat gesprochen. Weißt du, was vorgegangen ist? Ja. Er hat gesagt, dass der Herr Geheimrat von einem großen Schrecken betroffen worden ist. Davon wäre er ganz außer sich. Da hat man den großen Arzt gerufen und der hat ihn vorerst ins Bett gesteckt. Dann hat man das Bett leer gefunden. Dann hat man das ganze Haus durchsucht. Dann hat man die Polizei verständigt, weil er auch da nicht gewesen ist. Alle haben sie gedacht, er wollte sich was antun. Ja, es ist etwas Schreckliches vorgefallen. Ich sprach mit Steinitz und mit ihrem Administrator Hanefeld. Hanefeld hat die traurige Pflicht gehabt, dem Geheimrat mitzuteilen, dass er zu seinem einstweiligen Vormund bestellt worden ist. Um Gottes Willen. Ja, weil die Kinder seine Entmündigung beantragt haben. Und Inken? Es wird gesagt, ihre Tochter Inken sei schon seit einigen Stunden nicht mehr im Haus. Sie sei, und zwar in Begleitung eines Herrn Professor Schweiger oder Geiger, auf der Suche nach dem Geheimrat. In welcher Verfassung kann man sich denken? Es kann aus sein mit ihr, wenn es aus mit ihm ist. Wenn man sie wenigstens doch erreichen könnte, damit sie ihn noch am Leben trifft. Haben Sie wirklich solche Befürchtungen? Ich hatte sie, sobald ich ihn sah, im Augenblick. Doppelt gut, dass wir den Herrn Administrator Hanefeld und Sanitätsrat Steinitz erwarten können. Bis Sie da sind, müssen wir den Geheimrat hinhalten. Ja, ist gut. Übrigens will ich mich einigermaßen zurechtmachen und eine Frau wecken, denn fast muss man fürchten, dass diese Nacht recht unruhig werden wird. Ich komme dann wieder. Ist gut, Herr Pastor. Das Wetter ist etwas stiller geworden. Unmöglich kann das schon der Administrator sein. Das kommt von der Straße. Es fährt vorüber. Er atmet ruhig. Er scheint zu schlafen. Lass ihn schlafen. Wenn er überhaupt nicht mehr aufwachte, wäre das besser für ihn. Doch, Lauritz, das gilt uns. Geh und sieh, wer es ist. Kennen werden Sie mich wahrscheinlich nicht. Ich bin ein Freund von Geheimrat Clausen. Ich denke, dass Sie der Onkel von Fräulein Inken sind. Das junge Fräulein sitzt draußen im Wagen. Meine Inken! Das war meine Schwester. Die Mutter von Inken, die eben hinausgegangen Ach, ist. Ach, das freut mich gerade. Darum nämlich, um das arme junge Mädchen in die Obhut ihrer Mutter zu bringen, habe ich das Auto hierher dirigiert. Es sind schreckliche Dinge vorgefallen. Mein Freund, der Geheimrat, wird vermisst. Man fürchtet einen Verzweiflungsschritt. Wir waren auf einer hoffnungslosen Suche. Der Geheimrat hat sich hier eingefunden. Ach, wirklich? Er lebt, er ist hier. Jawohl, er ist hier. Bloß fragen Sie nicht, in welchem Zustand. Wenn er lebt, kann alles noch gut werden. Ganz gewiss sieht es Ihre Nichte Inken so an. Mein Gott, was soll da noch gut werden? Winter, kommen Sie schnell mit den Sachen. Jawohl, gnädiges Fräulein. Wir haben Reisedecken, Pelz und warme Kleidung mitgebracht. Wenn er müde ist, dann kann er im Auto schlafen. Morgen um die gleiche Zeit ist er jenseits der Schweizer Grenze in Sicherheit. Inken, du scheinst den ganzen Ernst seines Zustandes noch nicht zu ahnen. Ich glaube nicht einmal, dass er bei vollem Bewusstsein ist. Er stellt sich an, als ob er verfolgt würde. Verfolgt? Wo bist du jetzt vernichtet? Mutter, du kannst dir nicht denken, was wir erlebt haben. Ich habe mit diesem Menschen, diesem Klammrot, den hässlichsten Kampf meines Lebens gekämpft. Als der Geheimrat gebrochen und hilflos von zwei Wärtern bewachter niederlag, stürzt sich dieser Bursche auf mich. Er wies mir die Tür. Er werde mich, wenn ich mich nicht bald darauf besinne, wo der Zimmermann das Loch gelassen habe, mit Gewalt an die Luft setzen und so fort. Und sein Jargon, Mutter, diese Ausdrücke. Frau Peters, unterstützen Sie uns. So oder so, wir müssen die Sache durchfechten. Er hat uns gehört. Er bewegt sich im Schlafzimmer. Matthias! Inken? Inken? Bitte geht. Sprich. Wir sind ganz allein, Matthias. Zu spät. Meine Seele ist tot, Inken. Wen soll es wundern, wenn du im Augenblick dieser Meinung bist? Alles, alles Verlorene kommt wieder, Matthias. Ich sehe dich an, ich suche es. Aber ich kann es vorerst nicht mehr finden. Ich fürchte, dass deine Macht zu Ende ist. Tote Seelen kann niemand aufwecken. Du brauchst mich nicht zu lieben, liebe mich nicht. Meine Liebe zu dir gilt doppelt, Matthias. Dann sag mir, Inken, wo bin ich? Am Broich, wo du oft gewesen bist. Ja, waren wir denn nicht in der Schweiz? Ja, freilich, Matthias, wir waren in Art. Ja, ich will wieder nach Art. Wir wollen nach Art reisen. Ja, das Auto steht draußen. Wir können ohne Umstände losfahren. Winter sitzt beim Chauffeur. Professor Geiger mit uns im Wagen. Wirklich? Ist da nicht irgendwo oder irgendwie ein Hindernis? Nur wenn wir Zeit versäumen, sonst nicht. Wahrscheinlich aber kennt man jetzt in der Stadt bereits deinen Aufenthalt. Oh, komm, Matthias. Wer weiß, ob nach Verlauf einer Viertelstunde unsere Flucht in die Freiheit noch möglich ist. Kann mir eigentlich jemand sagen, was geschehen ist? Ich glaube, ein Kandelaber ist umgefallen. Ich bekam einen Schreck und ging zu Bett. Vielleicht bin ich im Traume dann aufgestanden. Nun erst sehe ich, weiter und weiter. Du erzählst mir das alles im Wagen, Matthias. Kannst du begreifen, was für ein Abgrund dein Leben von 70 Jahren ist? Niemand kann ohne Schwindel hinabblicken. Matthias, draußen wartet der Wagen. Fort, Matthias! Es ist nicht gut, wenn du immer von Abgründen sprichst. Du bist ein Bote vom Jenseits, Ink. Lass mich ruhig ein bisschen nachgrübeln. Wenn deine gesegneten Hände so um mich sind und mir wohltun und ich sehe sie nicht und sehe dich nicht, wenn ich die Augen schließe, so fühle ich, fühle ich klar und rein, dass eine ewige Güte ist. Verzeih, Matthias, wenn ich ungerufen eintrete. Ungerufen kommst du ja nicht. Wir müssen einsteigen. Haben Sie Ihre Mappe hier, Doktor? Matthias, verkenne deinen alten Freund Geiger nicht. Sind die Legate in Sicherheit? Kann man sich auf sie verlassen, Wuttke? Und wenn man sie etwa anfechten sollte, werden sie dann meiner Inken wie ein besserer Löwe zur Seite stehen? Das will ich. Gott ist mein Zeuge, jawohl. Diese Frage kann ja auch ich beantworten. Matthias, das ist jetzt alles gleichgültig. Du musst dich aufraffen. Sage, hast du nicht einen Vater gehabt, der in puncto puncti sehr empfindlich gewesen ist? Mag sein, daran brauchen wir jetzt nicht zu denken. Gegen den Selbstmord sage ich nichts. Aber mir ging er gegen den Strich. Und übrigens ist man ja nicht mehr im Leben. Ach, du stehst morgen wieder mittendrin. Kennen Sie übrigens das Schicksal des bekannten Geheimrats Clausen, mein Kind? Er war der geachtetste Mann der Welt. Heute hat die Gesellschaft ihn ausgespähen. Er ist nur noch Speichel, den man mit dem Fuß vertritt. Matthias! Matthias, du musst dich aufraffen! Onkel! Onkel, hast du Cognac? Bring Tee, was du auch hast, Mutter. Man darf ihn seinen Verfolger nicht ausliefern. Winter! Winter! Hier, Fräulein Peters. Wenn nur eine Reise mit ihm in der Verfassung, in der er sich nun einmal befindet, überhaupt noch möglich ist. Das sind die Verfolger? Das sind die Hetzhunde? Aber bei Gott! Solange ich lebe, solange noch ein Atemzug in mir ist, treten Sie nicht über diese Schwelle. Inken, lege sofort die Waffe wieder weg. Das sind Übertreibungen, Inken. Zurück! Beiseite! Ich höre euch nicht! Ich kenne euch! Fräulein Peters, machen Sie keine Torheiten. Schließlich gibt es noch andere Möglichkeiten, wenn man auch vorläufig kapitulieren muss. Ja, Winter. Wo kommt der Gesang her, der mich nicht schlafen lässt? Herr Geheimrat, ich höre ihn nicht. Aber wer den nicht hört, ist taub, Winter. Chöre, Chöre, ein Chorgesang. Gewaltig. Er macht das Blut gerinnen. Dann mag es die Orgel sein in der Kirche. Richtig. Die Kirche ist nebenan. Ja. Gib mir ein Glas Wasser, Winter. Danke. Du kannst mal den Schlüssel im Schloss herumdrehen. Ob ich das darf? Die Leute wollen doch ab und zu gehen. Eine Fuge? Oder ein Oratorium? Was haben der Herr Geheimrat gesagt? Mich dürstet. Mich dürstet nach Untergang. Das Blut gefriert einem in den Adern. Es ist die Fuge, ist das Oratorium. Da, Winter, diese Röhre, schütt mir den Zucker ins Wasser. Der Kopf ist mir dumm. Hörst du die Fuge, das Oratorium? Mich dürstet nach Untergang. Deck mich zu, Winter. Deck mich doch zu, wenn du etwas Warmes in Reichweite hast. Hier ist noch ein Restchen Cognac. Er hat eben Wasser getrunken, Frau Peters, aber ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er schläft. Gott sei Dank, wenn der Mann sich ausruht, Herr Winter. Schrecklich, schrecklich, Frau Peters, wie man mit einem solchen Herrn umgegangen ist. Drüben beim Pastor sind alle versammelt, Bettina, Wolfgang und auch die Frau Klamroth ist da. Ein Krankenwagen steht vor dem Parktor, er wird in eine Anstalt gebracht. Steinitz stemmt sich mit allen Kräften dagegen, aber der Administrator Hanefeld behauptet, er muss darauf bestehen, denn er trage die Verantwortung. Drüben im Pfarrhaus sind sie versammelt und dieser Verbrecher Hanefeld, der hat noch der Polizei geschickt, mit Gewalt sagt er, werde er vorgehen. Gegen diese Übermacht aufkommen kann man im Augenblick nicht. Matthias! Matthias! Was hast du, Matthias? Sprich, was möchtest du denn, Matthias? Er möchte reden. Und kann es nicht. Herr Doktor! Ich konnte nicht früher. Da drüben gibt es das größte Durcheinander im Pastorhause. Jeder will seine Schuld auf den anderen abladen. Matthias, sag, was du auf dem Herzen hast. Wollen Sie mir mal zunächst Ihren Platz überlassen? Hier ist eine Wendung eingetreten. Stirbt Matthias? Meinst du, er stirbt, Mutter? Was ist denn das hier für ein Glas, Winter? Der Geheimrat hat eben zu trinken verlangt. Er gab mir Zucker in einer Glasröhre. Das habe ich ihm müssen ins Wasser tun. Zuckerwasser? Wo ist die Glasröhre? Hier liegt sie. Zucker mit bitterem Mandelgeruch. Also doch. Der Schüler von Marc Aurel. Fräulein Inken. Er ist tot. Ich weiß es. Er ist nicht mehr. Als Abschluss der Sendereihe ein Zeitalter im Drama. Hörten Sie aus Heidelberg Gerhard Hauptmanns Schauspiel Vor Sonnenuntergang. Der Geheimrat Matthias Clausen war Kurt Erhardt, seine Söhne Wolfgang und Egmont, Jürgen Goßler und Peter Fricke, seine Töchter Bettina und Ottilie, Waltraud Schmal und Gisela Zoch, seine Schwiegertochter Paula Clotilde, Eva Ingeborg Scholz, sein Schwiegersohn Erich Klamroth, Alfred Schieske, sein Freund Professor Geiger, Ernst Ginsberg, sein Privatsekretär Dr. Wuttke, Hans Simshäuser, der Sanitätsrat Dr. Steinitz, Kurt Lieck, Justizrat Hanefeld, Siegfried Wischnewski, Pastor Immus, Wilhelm Kürten, Gärtner Ebisch, Kurt Ebbinghaus, dessen Schwester Frau Peters, Katharina Brauren, deren Tochter Inken, Renate Schröter, der Diener Winter, Konrad Meyerhoff. Ton und Technik, Bernd Lossen und Ursula Kohne. Funkbearbeitung und Regie, Walter Knaus.